Und zu Milch oder nicht? Oh, nee, ohne Milch ist gut. Ich finde es, das ist so schön, auch unabhängig davon, vom Publikum haben einfach das Zusammensitzen, Tee trinken und über Filme quatschen. Ja, ist total schön, ne? Aber haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ne, dieser Leuchtturm-Effekt, der dieser Termin in der Woche hat. Ja, total. Das ist irgendwie total cool. Johannes. Ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. Herzlich willkommen zurück, eine Woche wieder vorüber. Endlich sind wir wieder. Ja, Gott sei Dank. Ach, ich liebe diese Gespräche. Schön, eine Corona-Woche hinter uns. Mal gucken. Und jetzt wirklich Abwechslung, Ablenkung, zwei spannende Filme. Sehr spannende Filme. Ja. Und zwei sehr unterschiedliche Filme. Ne? Übrigens herzlich willkommen beim Muss man sehen Podcast. Wir drücken hier dem jeweils anderen einen Film auf und in der Hoffnung, dass der den Horizont des anderen erweitert. Ja. Im besten Falle ein bisschen Streitmaterial mitbringt. Manchmal streicheln wir uns mit den Filmvorschlägen, manchmal quälen wir uns auch ein bisschen, und ich glaube, ich habe dich diese Woche ein bisschen gequält. Verdammt, eigentlich wollte ich einsteigen mit Flor, was hast du getan? Aber es gab eine Cheat-Möglichkeit. Hast du die Cheat-Möglichkeit wahrgenommen? Die Cheat-Möglichkeit wahrgenommen? Moment, du meinst die erste Minute anschauen, 5 Stunden vorspulen und die letzte Minute anschauen? Es gibt ja durchaus auch eine andere Fassung für den amerikanischen Markt von diesem Film. Es gibt eine kürzere Fassung, von die aber nur, weiß ich nicht, 20 Minuten kürzer ist? Nee, 4 Stunden noch was, glaube ich. Echt? Ja. Wow. Aber das genau, wir kommen zum, mein Film, den ich vorgeschlagen habe, ist 1900 von Bernardo Bertolucci. Und er ist fucking 5 Stunden noch was lang. 316 Minuten. Oh, Blor, warum? In Deutschland als Zweiteiler vermarktet, irgendwie logischerweise. Ja, tut mir leid. Schiere Länge, schiere Größe. Aber ich hoffe, es war trotzdem ein Film, der konsumierbar war, weil auch wenn er sehr lang ist, ist es nicht so ein komplizierter Film wie zum Beispiel Der Spiegel, mit dem ich dich wirklich böse gequält habe vor kurzem. Ja, den ersten Teil, also bevor du irgendwas sagst dazu, ich muss das loswerden. Den ersten Teil habe ich geschafft zu gucken in einem durch. Ja. So, das waren 2,5 Stunden. Ja. Oder 2-3 Viertelstunden. Dann habe ich gedacht, ich weiß, Plor guckt den auch in 2 Teilen. Will ich angeben und sagen können, ich habe ihn in einem Rutsch durchgeschaut? Da war es aber schon Mitternacht. Oh, und da habe ich gedacht, nee, vielleicht doch nicht. Habe ich es am nächsten Morgen weitergeguckt, weil ich hatte nur 48 Stunden Zeit, weil ne, online gekauft und so. Und dann darf man ja nur 48 Stunden. Und ich habe den ganzen Tag gebraucht für den zweiten Teil, weil ich immer wieder zwischendurch Pausen machen musste. Weil das schon wirklich, es war... Plor, es war wirklich anstrengend. Oh, krass, okay. Es tut mir echt leid, aber es war furchtbar anstrengend. Bevor wir schon in die Kritik und in den Streit reinspringen. ich habe 1900 für Johannes, wie bereits erwähnt, die 5 Stunden, denen wir uns jetzt in den nächsten 3 Stunden widmen werden. Johannes, was hast du denn für mich? Ich habe für dich die Gefälligkeit schlechthin im Gegensatz. Benny und June, eine romantische Komödie aus dem Jahre 1993. Viel, viel leichter konsumierbar als das, was du mir da aufgedrückt hast. Wir haben sehr unterschiedliche Filme. Hollywood-Romcom-Material trifft auf episches Historienkino aus Europa. Okay, Flo, wir steigen mal ein. Du gibst mal eine Einführung, die wahrscheinlich auch schon 3 Stunden dauert, und dann. Ich lege mit der Einführung los und dann hoffen wir, dass wir irgendwo einen Punkt finden, an dem wir uns treffen können. Ich gehe selber auf Toilette. Ach ja, 1900. Der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci wurde ziemlich überraschend in den 80er Jahren so etwas wie ein kleiner Darling des epischen Historienfilms. Mit Werken wie Der letzte Kaiser, Himmel über der Wüste oder Little Butter. Butter? Buddha. Buddha. Inszenierte er prachtvolle, visuell beeindruckende Filme, die sowohl Publikum als auch Kritik ins Schwelgen brachten. Dabei stand der Regisseur die Jahrzehnte zuvor eigentlich noch für kompromissloses und radikales Kino. Irgendwo zwischen politischer und persönlicher Revolte. Verantwortlich für die plötzliche Entdeckung des historischen Epochalen war nicht nur Bertoluccis Enttäuschung über die Entwicklung der italienischen Politik und Gesellschaft, sondern vor allem auch ein Film. 1900, beziehungsweise Novecento aus dem Jahr 1976. Dank des unerwarteten Erfolgs des Films Der letzte Tango in Paris konnte Bertolucci hier seine lang bestehende Vision wahr werden lassen. Ein Gesellschaftsporträt über das Italien der ersten Jahrhunderthälfte. Im Mittelpunkt stehen zwei Menschen, die am selben Tag im Jahr 1901 geboren werden und deren Leben, so verschieden sie sind, immer wieder miteinander verknüpft werden. Alfredo, gespielt von Robert De Niro, ist Sohn einer reichen Gutsherrenfamilie und soll irgendwann Grund und Gut seines Vaters und Großvaters erben. Olmo, gespielt von Gérard Depardieu, ist ein einfacher Bauernsohn, dessen Familie als Landarbeiter für den Gutsherrn arbeiten. Alfredo und Olmo werden Freunde, aber auch Kontrahenten und Feinde. Sie durchleben die wilden Jahre im Italien des frühen 20. Jahrhunderts. Von der Belle Époque über den erstarkenden Sozialismus, die Wirrungen des Ersten Weltkriegs bis zur Geburt der faschistischen Bewegung und der Herrschaft des Nationalismus. Bertolucci erzählt ihre Geschichte jedoch nicht als komplexes, monumentales Gemälde, sondern als schlichte Fabel, die stets an einem Ort verharrt und im ländlichen Norditalien alle Konflikte dieser Zeit verhandelt. Persönliche Lebensgeschichte, historisches Panorama, politische Kampfschrift? Darüber kann man sicher geteilter Meinung sein. Fest steht jedenfalls, dass 1900 Bertoluccis Opus Magnum ist. Über 5 Stunden Laufzeit. Viel Geschichte, viele Anekdoten, viel sozialistische Leidenschaft. Zu viel von alledem, Johannes? Kurze Antwort, ja. Ich dachte, ich gebe meine klare Antwort. Ja, das finde ich schön. Ich habe an diesem Tag, ich habe jetzt mein Handy rausgeholt und einen Chatverlauf rausgesucht. Ich habe an diesem Tag mit einer Freundin gechattet. So zwischendurch, in den Pausen, die ich dann einlegen musste. Und ich wurde gefragt, und eine Zusammenfassung in einem Satz bitte? Meine Zusammenfassung war, zwei Männer schleppen sich durch einen Film, ohne mir zu sagen, was sie wollen. Oh. Ich weiß, dass man... Ich habe nach einer möglichst fiesen Zusammenfassung gesucht, weil ich in dem Moment doch ein bisschen frustriert war. War das Teil 2? Teil 2 mittags? Das war dann Teil 2, ja. Tatsächlich ist Teil 1 leichter als Teil 2. Wesentlich leichter. Hatte ich auch das Gefühl, beschwinglicher und auch romantischer. Aber es spielt natürlich auch in einer Zeit, die nicht so krass ist, wie die, in der Teil 2 spielt. Ist richtig. Also wenn man der Zeit gerecht werden möchte, dann ist natürlich klar, dass der zweite Teil schwerer sein muss und ja, auch krassere Themen bringt und so. Naja. Ich glaube, das Problem an diesem Film ist tatsächlich, dass man über total viel reden kann. Und wenn ich jetzt so meine Notizen durchsuche und durchscrolle, stelle ich fest, es gibt eigentlich viel zu viel, über das man reden könnte. Und ja, das ist so die Frage, worauf konzentriert man sich? Konzentriert man sich auf die Geschichte des Italiens des 20. Jahrhunderts, die hier dargestellt wird? Konzentriert man sich auf das Filmkonzept Bertoluccis, was ja durchaus auch ungewöhnlich ist für einen epischen Historienfilm? Ja. Konzentriert man sich auf die Zeiten, der Bertolucci gelebt hat, auf seine politische Einstellung, die ganze Zeit ja auch in diesem Film präsent ist? Weil es ist einfach mal ein sozialistisches Epos. Ja. Dieser Film, also ich habe nicht ohne Grund sozialistische Kampfschrift geschrieben. Bertolucci ist totaler Fan des Proletariats beziehungsweise des einfachen Bauernlebens. Mhm. Dass er hier auch in nicht nur schönen Bildern porträtiert, sondern auch in Bildern, die zum einen das Leben des einfachen Bauern glorifizieren, zum anderen aber auch zeigen, in welchen Konflikten sich der einfache Bauer bewegt und wie er in diesen Konflikten letzten Endes auch siegt mit Hilfe des Sozialismus. Mhm. Es ist schwer. Ich hatte die ganze Zeit, eigentlich wollte ich die ganze Zeit meinen alten Geschichtslehrer Herrn Niese anrufen und den Telefonjoker, weißt du, alle 20 Minuten Pause machen und dann erzählt er mir, übrigens, das mit den Partisanen war so. Ja, ja. Weißt du, mein Geschichtswissen reicht nicht aus, um einen Podcast zufriedenstellend damit zu füllen, um zu sagen, liebe Zuhörer, ihr müsst diesen Film so und so sehen. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja. Also die geschichtliche Sache muss man natürlich irgendwie mit bedenken, aber wir können da, glaube ich, keinen, also ich... Wir können keinen Historien-Podcast machen. Das schaffe ich nicht. Ich glaube, das müssen wir auch gar nicht machen. Ich habe bei meinen Notizen einmal stehen, es ist kein überkomplexer Film. Ich habe aber das Gefühl, dass der Film die ganze Zeit voraussetzt, dass ich das alles weiß. Ja, Das ist auf jeden Fall, der Film hat natürlich, der Film ist von einem Italiener gemacht, aber gar nicht so zwingend für ein italienisches Publikum. Echt? Ich habe das Gefühl, man kann sich recht gut durch diesen Film hangeln, wenn man die grundsätzlichen Marker kennt, wenn man weiß, 1900 irgendwie so beginnende Moderne, man weiß 1914 Erster Weltkrieg, man weiß ungefähr, dass das in Italien des frühen 20. Jahr, ich habe auch keine Ahnung von italienischer Geschichte, ich habe Geschichte studiert, aber ich habe mich nie dezidiert mit italienischer Geschichte auseinandergesetzt. Aber es reicht schon, wenn man weiß, es gab irgendwie einen Konflikt zwischen Modernisierung und dem traditionellen Leben auf dem Land. Es gab auch ein Gefälle zwischen Norditalien und den Städten, die in der Mitte Italiens waren. Das reicht eigentlich schon für den Anfang, dass man weiß, es gab irgendwie so eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft und es gab da ganz klar einen Klassenunterschied zwischen den großen Gutsherren und den einfachen Bauern. Du kommst aber mit diesem Wissen natürlich nicht weiter, als dir der Film sowieso erzählen kann. Weil im Grunde erzählt dir das auch, ne? Er erzählt dir klar, dass es einen großen Unterschied zwischen ländlichem und städtischem gibt und dass es einen Kampf zwischen Faschisten und Sozialisten gibt und ne, das wird ja alles erzählt, aber diese ganzen echten Zusammenhänge, die ich eigentlich gerne gewusst hätte, die mir nicht nur über die Figuren erzählt wird, sondern wo ich einfach selber gerne einen Schritt zurück gemacht hätte und wissen würde gerne, wie die Abläufe waren, um das einzusortieren, das fehlt mir leider. Das ist so ein bisschen schade und ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dieser Film ist ein Versuch Bertoluccis, einen Film für den einfachen, für den kleinen Mann zu machen. Ich glaube, Bertolucci hatte im Kopf, ich will die Leute nicht überfordern mit krassen, komplexen politischen Zusammenhängen, sondern ich will das so schlicht wie möglich halten. Ich möchte, dass die Menschen begreifen, wie die Gesellschaft damals funktioniert hat. Mhm. Und ich möchte vor allem, dass die Menschen begreifen, wie die Arbeitenden ausgebeutet wurden und wie sie sich dagegen aufgelehnt haben. Und ja, deswegen reduziert er das natürlich auch. Wir erfahren keine großen politischen Zusammenhänge, weil Bertolucci im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren, die Historienfilme machen, nicht ausschweift. Er zeigt uns keine Politiker. Es gibt keinen Darsteller für Mussolini. Es gibt keinen Darsteller für Marinetti oder für irgendwelche anderen Politiker. Es findet die ganze Zeit in diesem Mikrokosmos statt. Und deswegen finde ich, es ist auch sehr schwierig, 1900 einfach als Epos zu betrachten. Man wirft das ja einfach so raus und sagt, es ist ein epischer Film, Epos, Historienfilm. Weil er die ganze Zeit in diesem Mikrokosmos bleibt. Es gibt zwar die Reisen von Alfredo zu seinem Onkel dann in die Stadt, aber da wird auch nicht viel erzählt, was drumherum stattfindet. Und stattdessen konzentriert sich's auf das Leben der einfachen Leute. Und er zeigt ganz viele Bilder, in denen einfach Alltag dargestellt wird von denen, die, wenn es um Geschichtsschreibung geht, oft auch ignoriert werden. Ja, ich finde tatsächlich das Konzept, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ein ganz tolles Konzept und eine tolle Idee. Aber manchmal, wie es eben so ist, trägt das Konzept, so geil es klingt, am Ende den Film, das Endprodukt doch nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Weil ich hätte sowas auch gerne, also ne, wenn ich sowas im Kopf habe, ich käme großartig vor, wenn ich diese Idee gehabt hätte, das so zu erzählen und wirklich alle Politik rauszulassen, sondern wirklich nur die Handelnden, die das so erleben, wie sie es erleben und du hast keine übergeordnete Instanz, die das irgendwie, sondern bleibst wirklich an den Menschen dran. Aber am Ende, um 5 Stunden durchzuhalten, brauche ich vielleicht doch die Einordnung. Brauchst du vielleicht doch, ja. Er lässt die Politik ja nicht raus, natürlich. Nein, die Politik findet statt. Es ist ein hochpolitischer Film, ne? Natürlich, und es ist auch so ganz eindeutig ein sozialistischer Film. Also ich glaube, darüber braucht man gar nicht zu debattieren. Ja, ja, das ist klar. Und sowohl in der Liebe zu den Bauern und zu den einfachen Leuten, das ist ganz spannend, das ist tatsächlich, Bertolucci war kein Bauer. Bertolucci stammt nicht aus einer Bauernfamilie, aber er ist in Norditalien groß geworden. Und er war, seine Mutter war Lehrerin und sein Vater war Dichter, ein relativ bekannter Dichter sogar. Und die haben lange Zeit in diesem ländlichen Norditalien gelebt, das er da hier darstellt. Und dann sind sie irgendwann nach Rom gezogen. Und da sind sie dann quasi ins Großbürgertum hineingewachsen, ins urbane Großbürgertum der damaligen Zeit. Und das war eigentlich so ein ganz klarer gesellschaftlicher Aufstieg. Das war so ein ganz klar markiert, als du kommst vom Land und jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du in der Stadt. Und retrospektiv hat Bertolucci immer gesagt, er hat das als Riesenverlust wahrgenommen, weil er das alles verloren hat, was er auf dem Land erlebt hat. Und gerade das, was er im ersten Teil erzählt, diese Kindheitsgeschichte, ich fest davon aus, dass da auch viele persönliche Erinnerungen dran sind. Ja. Wie dieser junge Alfredo, der aus besserem Haus kommt, ganz viel Zeit mit diesem Olmo verbringt und zum einen schockiert ist über die Ruppigkeit der ländlichen Bevölkerung, mhm. aber zum anderen auch total fasziniert davon ist ja. und dem ja auch nacheifert. Und ich denke, Bertolucci, zumindest in diesem ersten Teil, identifiziert sich Bertolucci ganz stark mit diesem Alfredo, weil er auch der Sohn war aus besserem Haus, vielleicht keine Gutsherrenfamilie, aber trotzdem Bildungsbürgertum mhm. und dann einfach angetan war von dem Leben der Bauern. Mhm. Und diese Liebe zum Leben der Bauern, die hat er teilweise wirklich toll auf die Leinwand gebracht. Also sowohl ja. visuell als auch narrativ. Das stimmt, ja. Er walzt sich da auch ziemlich aus, ne? Also er gibt dem wahnsinnig viel Raum und gibt auch, da singt halt mal jemand wirklich 5 Minuten ja. lang nur, ne? Oder man läuft übers Feld mit der Kamera für 5 Minuten und es passiert auf der narrativen Ebene nicht viel. Ja. Manchmal denkt man dann schon, jetzt, was willst du? Erzähl mir vielleicht noch was. Ja. Ja, es stimmt. Er verlässt sich in vielen Momenten, verlässt sich sehr stark auf diese Bilder. Ja. Ich finde, es gibt eine beeindruckende Szene in dieser Kindheit, die ich ganz toll finde. Und zwar, als sie das Gegeneinanderschneiden, das Essen im Gutsherrenhaus, mhm. das sehr kalt und sehr geordnet ist. Und da essen sie Froschbeine. Mhm. Und die vorher Olmo gesammelt hat. Genau, die vorher Olmo gesammelt hat. Und Alfredo findet die widerlich. Wahrscheinlich auch, weil er Olmo dabei beobachtet hat, wie er die gesammelt hat. Und parallel wird dann erzählt, wie die Bauern zusammen essen. Und das ist ein riesiges Haus, in ja. dem die alle zusammensitzen an einer langen Tafel. Und sie lästern halt über Olmo und sie schimpfen und fluchen. Und es ist ein drunter und drüber. Auch so dieses, es gibt keine klare Trennung zwischen einzelnen Familien. Und sie fühlen einen unglaublichen familiären Zusammenhalt. Ja. Das ist eine tolle Szene. Ja. Wie diese Kälte des Großbürgertums gegen die Einfachheit, die Schlichtheit des bäuerlichen Lebens gehalten wird. Ja, das ist super. Ich muss sofort an Woody Allen denken. der Stadtneurotiker. Ich glaube, das war in dem Film, wo die jüdische Familie gegengeschnitten wird, gegen die neue, die von der Freundin. Genau, und sie diskutieren die ganze Zeit am Tisch. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und für ihn ist so ein Kulturschock, dass er bei diesem sehr sehr ruhigen Essen dabei ist. Und kein einziger Witz seine Ordnung hat. Genau, kein ja, Witz, kein Gefluche. Diese Szene ist auch tatsächlich deswegen spannend, weil ein Motiv aus dem Film angedeutet wird. Und zwar, Olmos Vater existiert nicht. Olmos Vater ist vor 4 Jahren gestorben. Und darüber wird die ganze, also Olmos Vater ist 4 Jahre vor seiner Geburt gestorben. Und darüber wird immer wieder geredet, er ist ein Bastard. Ja, er wird auch als Bastard beleidigt. Und dann sagt Olmos Onkel, na, Olmo ist ein Kind von uns allen. Das ist total schön. Also dieser bäuerliche Zusammenhalt und sie stehen zu ihm. Aber viel spannender ist die Frage, wer ist denn Olmos Vater? Und wir wissen aus anderen Szenen, dass der Großvater von Alfredo, der ebenfalls Alfredo heißt, ziemlich viel rumgehurt hat, offensichtlich auf dem Land und dabei auch sehr missbräuchlich war gegenüber den Bäuerinnen. Ja. In einer ziemlich schlimmen Szene, in der er ein kleines Mädchen missbraucht. Es gibt die Möglichkeit, dass Alfredo und Olmo Halbbrüder sind, beziehungsweise sowas wie Halbneffen, dass sie aus der gleichen Familie stammen. Hm. Er erzählt marxistisch, ne? Er erzählt ganz klassisch, dialektischer Materialismus, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Hm. Ne? Ja, also ja. Im Gegensatz zur klassischen Dialektik von Hegel. Also er sagt hier, diese Leute sind eigentlich verwandt. Die beiden sind beide Menschen. Das, das erzählt er sowieso die ganze Zeit. Aber die sind vielleicht wirklich richtig verwandt. Mhm. Die teilen dieselben Gene. Und schaut euch mal an, wie der eine wird. Und schaut euch mal an, wie der andere wird. Einfach, weil die in unterschiedlichen Familien groß werden. Ja. Und das auf dem gleichen Gut, ne? Und das auf dem gleichen Gut. Und trotzdem so unterschiedlich, so krass voneinander getrennt. Mhm. Und das erzählt er ja auch die ganze Zeit, wenn sie miteinander spielen, wenn sie miteinander toben. Hey, sie sind wie Brüder teilweise. Und sie haben auch ganz viele Bezugspunkte zueinander. Und sie mögen sich ja auch offensichtlich. Alfredo wird nie zu einem fiesen Gutsherrenbesitzer. Sondern er hat immer diesen Link noch zum einfachen bäuerlichen Leben. Vielleicht auch dadurch, dass er eben als Kind mit Olmo gespielt hat. Ja, und das, natürlich deswegen. Das zerreißt ihn ja auch ein bisschen. Aber er wird ja trotzdem Also, um mal vorauszugreifen, er wird ja, entwickelt sich ja dann innerhalb dieser 5 Stunden, entwickelt er sich ja dann doch zum Gutsherren. Ja. Und auch zu einem, der erzählt wird als, naja, der neue Padrone. Und das Wort allein bringt ja schon mit sich, dass er nicht so geil immer mit seinen Leuten umgeht und dass er auch fragwürdige Entscheidungen trifft und dass er sich dann doch als dieses typische Gutsherrengebaren, ja, was man so im Kopf hat. Ja, definitiv. Und es wird aber auch gar nicht so viel gezeigt, sondern mehr erzählt, finde ich, von den Figuren. Ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr von ihm, seiner Entwicklung sehe, weil eigentlich frage ich mich schon, warum ist er jetzt so geworden? Ich sehe nicht so oft seine Schlüsselmomente. Das ist aber, er wird nie so richtig fies, ne? Bertolucci will ihm auch diesen Ausweg lassen, weil er braucht ihn ja auch am Ende. Genau, er braucht ihn am Ende und es hat natürlich auch dieses utopische Moment. Diese Versöhnung ist bei Bertolucci immer möglich und zumindest in diesen 2 Figuren, Alfredo und Olmo, so sehr sie sich entfremden zwischenzeitlich, dieses Versöhnungsmoment ist immer da. Sie können sich auch wieder versöhnen und sie können irgendwie da ansetzen, wo sie als kleine Kinder waren. Wir müssen nicht chronologisch vorgehen, das macht bei diesem Film keinen Sinn. In der Schlussszene sehen wir einen alten Alfredo und einen alten Olmo, die sich wie Kinder auf dem Gutshof balgen. Und das ist eine alberne Szene. Es ist immer albern, wenn junge Darsteller alt geschminkt sind. Es ist in diesem Fall besonders albern, weil wir wissen, wie der alte Robert De Niro und der alte Gérard Depardieu aussehen. Und sie sehen nicht so aus, wie die mit 20er Robert De Niro und Gérard Depardieu, die hier auf alt geschminkt sind. Weil sie einfach einen grauen Kopf bekommen haben, einen grauen Bart und das war's. Weißt du, das ist so ein bisschen... Aber Bertolucci konnte nicht absehen, dass Gérard Depardieu so in die Breite gehen würde. Ja, das stimmt. Und dass sich Robert De Niros Gesicht zu einer solchen Kraterlandschaft entwickeln würde. Das war nicht abzusehen damals. Oh, aber ich hätte gerne De Niros Kraterlandschaft hat gesehen, weil ich mag De Niros Kraterlandschaft einfach sehr. Der hat so viel, da steckt so viel drin. Der ist großartig. So gut aussehend, ja, im Alter. Wahnsinn, oder? Und der ist auch mittlerweile, ist er über 70, über 80 vielleicht schon? Weiß nicht, du bist derjenige mit dem Laptop. Ich bin der mit dem Laptop. Ich guck mal ganz kurz, wann Robert De Niro geboren ist. Wir haben heute gedacht, du bist der Rechercheur. Gibt es das Wort? Ja. Bitte schreibt uns. Gibt es das Wort Rechercheur? Also im Englischen gibt es das ja, ne? So, wie heißt das im Englischen? Researcher. Researcher, das ist ein schönes Wort. Ich bin der Researcher. Ja. 78 Jahre ist der alt, Robert 78. De Niro. Ja. Und er ist einfach, man sieht ihm sein Alter an und er sieht unfassbar gut aus. Und jedes Mal, wenn ich ihn nochmal sehe in einem Film, denke ich, wow, man kann wirklich mit sehr viel Würde altern. Ja. Gérard Depardieu vielleicht nicht so ganz aufs rein Visuelle gehen. Nein, und überhaupt nicht. Gérard Depardieu hat ja auch irgendwie politisch, glaube ich, in den letzten Jahren hin und wieder daneben gehauen. Ja, ist ein bisschen, ja, was so seine Verbindung zu Russland und so. Ne? Ja. Aber in diesem Film ist Gérard Depardieu, spielt eine tolle Figur, Olmo, der einfach der Inbegriff des mutigen und rebellischen Bauern ist, der wirklich seinen eigenen Weg geht, der schon als Kind als Rebell dargestellt wird. Ja. Und dessen Rebellentum unglaublich sympathisch ist, teilweise auch ein bisschen erschreckend. Also er hat diese Ruppigkeit des Bauern. Er zwingt ein kleines Mädchen, zwingt er Froschbeine zu essen in einer Szene als Kind und hat dann diese ganzen Frösche am Hut hängen. Ja. Das ist vor diesem Essen. Und dann macht er diese Mutprobe. Also er neckt dann Alfredo und sagt so, naja, und ich guck mal, was ich mich traue und legt sich dann auf die Schienen und lässt den Zug über sich drüber fahren. Also so dazwischen, ne? Also er liegt nicht quer drauf, sondern schon so, dass der Zug dann so ganz knapp über ihm lang rauscht, was dann am Ende des Films nochmal aufgegriffen wird. Und man sieht einfach, Bertolucci hat für diesen Olmo Bewunderung vor allem übrig. Ja, genau. Natürlich ist auch Olmo beeinflusst von eben den Gegenpart von Alfredo. Ne, dieser Mut, ich glaube, der Mut kommt auch so ein bisschen daher, weil er das Gefühl hat, ich kann da andocken. Andere Bauern haben das nicht. Andere Bauern haben nie diesen intimen Kontakt zu der anderen Gesellschaftsschicht gehabt. Sein Onkel, interessanterweise. Sein Onkel versteht sich sehr gut mit dem Alfredo, mit dem Großvater. In der ersten Szene, wenn die beide Kinder geboren werden, geht der alte Alfredo auch gleich zu dem Onkel von Olmo, um das zu feiern und bringt dann die Sektflaschen mit und sagt seinen Bauern auch noch, sie sollen auch mit anstoßen und trinken. Und die necken sich ähnlich gegenseitig, wie Olmo und Alfredo sich später necken. Also da merkt man auch, es gibt so dieses Feind-Freund-Verhältnis. Es ist ganz klar, die Machtverhältnisse sind geklärt. Aber dieser Onkel von Olmo ist auch so einer, der die Schnauze aufreißt. Ja. Was auch immer wieder für witzige Momente sorgt, weil man merkt, das sind Leute, die sich nicht einfach nur unterordnen, sondern die einen Stolz haben. Sie sagen, ey, wir sind Bauern. Das sagt einmal der Onkel von Olmo ganz klar, ich bin Bauer, du bist Bauer, du wirst immer Bauer sein, du wirst jetzt in den Krieg ziehen, du wirst irgendwann in den Krieg ziehen, du wirst irgendwann in die Stadt gehen und aufs Internat, wirst eine Ausbildung haben und so weiter, aber du wirst immer ein Bauer bleiben, vergiss es nicht, ja. Du bist ein Bauer. Diesen Bauernstolz trägt er mit sich und benutzt den auch im Zweikampf mit den Gutsherren. Und er gibt diese eine Szene, wo Olmo etwas irgendwie geschenkt bekommen hat. Das hat er dann in der Faust und sagt, nee, das ist meins. Und die Bauern, beziehungsweise sein Vater, der sagt dann, nee, das gehört uns. Das gehört nicht dir, das gehört uns, allen. Wir, als Gemeinschaft. Und es wird ja später in der Definition des Sozialismus nochmal aufgegriffen, ganz am Ende, wo einer irgendwie, der einen was klaut. Was war denn das? Ich weiß nicht, irgendwas hatte in der Hand, was eine Gans, glaube ich. Ja. Und er sagt, wir leben im Sozialismus. Wie kann es dann sein, wenn es uns allen gehört? Und sie sagt, ja, aber warum muss denn ausgerechnet meins für euch uns allen gehören? Es ist, ich glaube, es ist tatsächlich auch deswegen eine super spannende Zeit, weil es spiegelt auch so ein bisschen die Zeit, in der Bertolucci lebt. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien gab es dieses Zusammenspiel und dieses Gegenspiel von Kommunismus und von Monarchie, als sich der Kommunismus entwickelt hat. Mhm. Und in der Zeit Bertoluccis gab es das auch ganz viel. Mhm. In Westeuropa war der Kommunismus ja in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so ziemlich verpönt. Mhm. Aber Italien nicht. In Italien gab es tatsächlich ziemlich starke Kommunisten. Und die Kommunistische Partei Italiens, die hat dann auch eine Zeit lang mit den Christdemokraten zusammen koaliert. Wie gesagt, mein Wissen, was italienische Geschichte betrifft, ist relativ schlecht ausgeprägt. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns in die Comments. Und das hast du überhaupt nicht verstanden, das hast du falsch gesagt. Aber was ich rausgezogen habe aus der italienischen Geschichte, gerade aus der Zeit Bertoluccis, ist, dass es eine Zeit lang diese Utopie gab, dass sich Sozialismus und klassische konservative Christdemokratie miteinander versöhnen können. Die haben miteinander koaliert. Mhm. Die Kommunistische Partei Italiens hat sich sehr kritisch mit dem Stalinismus auseinandergesetzt. Mhm. Aus der Zeit stammt auch diese Idee des Eurokommunismus bzw. des Dritten Weges, dessen Grundinhalt war, wie können wir die Wertvorstellungen des Ostens und die Wertvorstellungen des Westens am besten zusammenbringen und vielleicht wirklich was Neues schaffen und wirklich eine utopische Gesellschaft schaffen. Und diesen utopischen Raum gab es einfach politisch und gesellschaftlich im Italien Bertoluccis. Hm. Und ich glaube, er greift ihn da auch ein bisschen auf, weil er zeigt es ist kein unversöhnlicher Konflikt zwischen Bürgertum und Sozialismus bei ihm. Der unversöhnliche Konflikt entsteht nachher, wenn das Bürgertum sich mit dem Faschismus gemein macht und den Faschismus stellt er dann ja auch in Form einer Person dar, die dann wirklich ein Bösewicht ist, in der er wirklich so alles Düstere reinbringt. Aber er redet auch darüber, dass das Bürgertum teilweise blind ist vor den Gefahren des Faschismus. Aber dennoch erzählt er nicht von unversöhnlichen Gegensätzen, sondern es gibt immer diese Möglichkeit, dass sich die einfachen Bauern und die Gutsherren irgendwie auf eine merkwürdige Ebene vertragen. Und dass es sogar Konflikte gibt, aus denen die Bauern als Sieger hervorgehen können. Ja. Und dass das Leben auch weitergeht. Und erst der Faschismus, unterstützt vom Bürgertum, ganz klar, bringt eine neue Form von Gewalt in diesen Konflikt. Ja, aber dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass Bertolucci da sagen würde, dass das ein gutes Abkommen war zwischen Bauern und Konzernen. Nein, auf keinen Fall. Er zeigt auch ganz klar, die Bauern, in den Gesprächen der Bauern hört man einfach viel, wie sie nicht nur über die Gutsherren ablästern, sondern auch wie sie darunter leiden, einfach wenn Einsparungen gemacht werden. Ein großes Thema ist ja die Automatisierung. Es fängt gleich am Anfang an, wo so ein rotes neues Monstrum aufs Feld kommt und natürlich die Bauern sagen, um Gottes Willen. Ja, schaut euch mal an, was ich hier habe. Ihr seid bald nicht mehr notwendig. Mhm. Ganz toll. Ja, und dann auch im Laufe des Films später eine Schlüsselszene, wo der neue Padrone dann kommt und sagt, die Ernte ist mies, die Hälfte ist uns davon geschwommen, ihr müsst jetzt mit der Hälfte des Lohns klarkommen. Ja, genau. Was auch, also geht ja mal gar nicht. Es, also, es ist ganz klar das Gesellschaftsmodell, was wir hier sehen, die Gutsherren bestimmen und die Bauern müssen sich fügen. Ja. Es gibt einige Mutige, die die Klappe aufreißen, aber letzten Endes ist klar, sie müssen sich fügen. Auch eine ganz tolle Szene fand ich, als der alte Alfredo stirbt, der hängt sich im Stall und sagt dann dem Mädchen, geh zu den anderen und sag ihnen, dass ich tot bin und sag ihnen, sie sollen feiern und sollen nicht traurig sein. Und dann geht das Mädchen halt dahin und richtet das aus und die Reaktion der Bauern ist, boah, selbst in seinem Tod will er uns sagen, was wir zu tun haben. Das gibt's doch nicht. Ja. Der kann einfach nicht aufhören zu befehlen. Und natürlich, es ist kein romantisches Gesellschaftsmodell, das er hier zeichnet, aber er behält diese Möglichkeit der Versöhnung. Er sagt, es gibt diese Schnittmengen, wie sich Gutsherren und Bauern treffen können. Ja. Und dann natürlich braucht es diesen gesellschaftlichen Umschwung. Es braucht diesen gesellschaftlichen Umschwung, dass wir tatsächlich in einer utopischen Gesellschaft leben. Aber der Mensch, der hat die Ansätze dazu. Der Mensch kann sich versöhnen. Mhm. Und deswegen Alfredo ist kein Unsympath. Es gibt ganz viele Momente, wo wir Alfredo sympathisch finden. Mhm, das stimmt. Die Probleme, die Alfredo mit sich bringt, weswegen der Film auch meiner Meinung nach nicht sich so richtig entscheidet und keine ordentliche Schlagrichtung vorgibt, ist, dass Alfredo im Grunde genau dann unsympathisch wird, wenn er inaktiv bleibt. Mhm. Wenn er sich nicht aktiv gegen etwas ausspricht. Ja. Wie zum Beispiel, wenn Olmo verprügelt wird oder fast totgeschlagen wird. Oder wenn die Frau umgebracht wird von Attila und er da sich nicht... Also er weiß eigentlich, was los ist. Ich möchte Alfredo unterstellen, dass der genau weiß, was los ist. Ja. Aber er kümmert sich nicht ausreichend. Ja. Und das erzählt aber der Film so überhaupt wie fast alles in diesem Film, wird das alles so nonchalant, so weiß ich nicht. Beiläufig? Ja, alles wird so, dadurch, dass so viel Alltägliches passiert, sind selbst die Peaks, selbst Sachen, Leute, die umgebracht werden, sind irgendwie alltäglich erzählt. Ja. Was auch ein Konzept sein kann, was aber, wie gesagt, über 5 Stunden dann schon ganz schön krass ist. Das ist natürlich, also die Passivität Alfredos ist der Hauptkritikpunkt, den Bertolucci am Bürgertum übt. Mhm. Das ist auch in der Szene, in der Olmo am Schluss fast so seinen Chaplin, kleinen Diktator-Moment hat und zu uns spricht. Ja. Und das dann nochmal sagt, es ist ganz klar, das ist die Anklage gegenüber dem Bürgertum. Ihr wart blind gegenüber den Faschisten und ihr habt euch mit den Faschisten gemein gemacht, weil ihr dachtet, dass eure Situation sich dadurch verbessert. Mhm. Und ihr habt gesehen, dass sie schlimme Sachen gemacht haben und ihr habt es einfach zugelassen. Das ist das Verbrechen Alfredos. Mhm. Und das wird auch erzählt. Ich glaube, was du kritisierst, diese Nonchalance, diese Alltäglichkeit der Gewalt, die vor allem ja im zweiten Teil dann eine Rolle spielt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu erzählen, dass Gewalt im Faschismus dann irgendwann zum Alltag wurde. Es gibt diese krasse Szene, in der Attila, wir müssen ganz kurz zu Attila kommen, das ist nämlich der Moment, in dem ein Bösewicht eingeführt wird, gespielt von Donald Sutherland, und zwar groß, und gewalttätig. Ja. Und tatsächlich ist er fast schon ein bisschen zu viel Game of Thrones Bösewicht, weil er wird eingeführt als, er ist der Vertreter des Faschismus, er ist der Anführer der Schwarzhemden, er ist der die Bauern bei ihren Aufständen niederknüppeln lässt und bei einer Hochzeit tötet er ein Kind auf brutalst mögliche Weise. Oh, das ist so eine schreckliche Szene. Und da zeigt er wirklich so komplett so alles, was am Faschismus verdorben ist, wird in dieser einen Person kulminiert. Mhm. Es gibt diese eine echt krasse Szene, die ich eigentlich noch krasser fand, weil die hat auch diese Beiläufigkeiten, diese Nonchalance, von der du geredet hast, wenn ziemlich gegen Ende des Films hat Attila sich quasi sein eigenes KZ gebaut für die Bauern, die sich nicht fügen. Und dann läuft er rum und geht zu ihnen und provoziert sie und sagt zu ihnen, ey, du hast das zu tun, was ich dir sage. Und du darfst nicht keine Widerworte geben. Dann fangen die Bauern an zu pfeifen. Und er erschießt dann die pfeifen, auch so nebenbei fast. Und dann geht er zum Nächsten und sagt, was ist mit dir? Und es sind dann wirklich einige Bauern dabei, die einfach in ganz banalen Dingen den Mund aufmachen und pfeifen und sich so gegen ihn widersetzen. Er schießt die nach und nach, aber auch wirklich so komplett undramatisch. Es ist wirklich, er geht von einem zum anderen. Und natürlich ist das, hier wird erzählt, Gewalt wird zum Alltag. Gewalt wird ein, Gewalt passiert einfach nebenbei. Die Faschisten, für die Faschisten ist Gewalt einfach ein Lebenskonzept. Und ja, das, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, wenn sie die Macht dazu haben, ziehen sie das knallhart durch. Ja, ist richtig. Naja, kann man erzählen, aber ich glaube eben, dass genau das vielleicht in einem Film von 1,5 Stunden eine andere Kraft hätte als in einem Film von 5 Stunden, weil du in diesen 5 Stunden, du verlierst dich einfach zu sehr. Ich habe das Gefühl, es verliert seine Kraft, das Erzählen dieser Gewalt. Ein 5-Stunden-Film ist an sich natürlich schon mächtig. Mhm. Und du bist am Ende wirklich, ich war am Ende wirklich wie nach einem Marathon. Ne? Du sitzt dann wirklich da und denkst erstmal, soll ich jetzt erstmal ausruhen? Erstmal gucken, ob ich, wo bin ich, wer bin ich eigentlich? Moment, ist noch alles dran? So, aber leider verliert der Film an manchen Stellen einfach seine Kraft. Und am Ende bleibt mir natürlich die Kraft von Gérard Depardieu, wie er da seinen Monolog in die Kamera hält. Mhm. Das ist ein sehr kraftvoller Moment. Den finde ich auch toll. Und ich bin mir sowieso, ne, ich will mich dem Filmemacher vollkommen anschließen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Bertolucci hat übrigens betont in einem Interview, dass das 1900 ein kommunistischer Film ist und dass er ihn auch gemacht hätte, um die rote Fahne in die USA zu tragen. Ach, geil. Es gibt ja wirklich eine amerikanische Version und eine italienische Version. Und es sind beide Versionen sind dubbed. Mhm, ne? Ja. Sie haben für die italienische Version haben sie die amerikanischen Darsteller gedubbt und für die amerikanische Version die italienischen Darsteller. Und es gab ja eine Menge Kämpfe mit seinem Produzenten Alberto Grimaldi, der unbedingt eine kurze Version haben wollte für den amerikanischen Markt. Und natürlich hat Bertolucci gesagt, ey, das ist mein Baby, das fasst du nicht an. Geil. Woraufhin Grimaldi ihn aus dem Schnittraum ausgesperrt hat und einfach eigenhändig innerhalb von kürzester Zeit eine 3-Stunden-Version dahingesaut hat. Und dann hat er gesagt, so, lieber Bernardo, das ist meine Version. Guck mal, so will ich das für den amerikanischen Markt. Mhm. Und Bertolucci war schockiert. Ja. Es war natürlich ein Trick von Grimaldi. Das Ding war, er hat da wirklich was zusammengesaut und es muss wohl so schlimm gewesen sein, dass Bertolucci gesagt hat, okay, ich mach die 4 Stunden. Aber bitte, das nicht. Und das war dann der Kompromiss. Also so hat er ihn zum Kompromiss gekriegt. Ja, okay. Und ja, es ist natürlich, die Länge ist krass, die Länge ist erschlagen und es ist auch tatsächlich ein bisschen schade, weil ich habe schon gesagt, ich glaube, Bertolucci wollte hier eigentlich einen einfachen Film machen. Bertolucci wollte einen Film, der die sozialistischen Ideale, die er hat, so einfach wie möglich erzählt. Er konzentriert sich auf 2 Personen im Grunde genommen und dann noch ein paar Nebencharaktere. Ja. Es ist kein großes gesellschaftliches Panorama, was er hier erzählt. Mhm. Und wenn ich das vergleiche mit anderen Historienfilmen, die machen das ganz anders. Die erzählen mal hier und mal da. Die springen von zwischen verschiedenen Personen hin und her. Die haben so ein Ensemble von 20 oder 30 Leuten oder sogar noch mehr und bringen dann noch ein paar tatsächliche Persönlichkeiten aus der damaligen Zeit. Und das macht er alles nicht. Er macht hier wirklich einen radikalen Schnitt und zeigt nur das Leben auf dem Land. Wir kriegen keine großen Bilder aus Rom. Wir kriegen keinen Mussolini präsentiert. Wir kriegen keinerlei Kriegsbilder. Wir sehen, wie sie mit dem Zug wegfahren in Soldatenuniform. Wir sehen, wie sie zurückkommen. Ja. Das ist alles reduziert auf diesen Ort. Und ich glaube, das gehört zu dem Konzept, dass es schlicht erzählt ist, im Gegensatz zu anderen Historienfilmen, die groß erzählen. Ja, ist richtig. Historienfilme. So viele Historienfilme. Oh mein Historienfilme. Gott. Meinst du, wir sind wieder an diesem Punkt angelangt? Ja, das kommt. Oh nein, da ist die Top 3-Liste. Unsere Liste. Oh mein Gott, Top 3 Historienstoffe, aber mit der Eingrenzung, die du gebracht hast. Ja, 20. Jahrhundert will ich sehen. Oh mein Gott. Was es deutlich schwieriger macht. Und ich bin auch total gespannt, was du hast. Ich habe mich schwer damit getan. Ich bin tatsächlich nicht der größte Historienfilm-Fan. Also mir ist es total leicht gefallen. Was ihr jetzt nicht wisst, als ich gekommen bin, das Erste, was Johannes gesagt hat, das Erste, was er gemacht hat, war rumzujammern, dass diese Top-3-Liste so schwer war. Aber ich bin sehr froh, dass das für dich jetzt auch nicht so leicht war wie für mich. Und er hatte mehrere Recherchen geöffnet und Listen und dann waren da Filme dabei und es war so offensichtlich so, fuck, der ist 19. Jahrhundert, fuck, der ist 19. Jahrhundert, weil tatsächlich, ich glaube, das 19. Jahrhundert ist mein Lieblingsjahrhundert, was historische Stoffe betrifft und es sah aus, als ob deins das auch sein könnte. Ja, es ist halt wirklich schwieriger. Also du hast halt 20. Jahrhundert sind halt alles Kriegsdramen. Mhm. Also oder? Fast ausschließlich. Das 20. Jahrhundert war auch fucking viel Krieg. Ja, es ist halt leider so. Ja. Ich habe versucht, keinen Kriegsfilm reinzupacken. Ich habe tatsächlich versucht, das zu finden, was ich als Historienfilme bezeichnen würde, was sau schwer ist, weil irgendwie Filme, die ins 20. Jahrhundert gepackt sind, erzählen halt daneben immer was anderes. Ich meine, jeder Mafia-Film ist ein Historienfilm. Ja, das stimmt. Aber in erster Linie ist der Pate ein Mafia-Film, kein Historienfilm. Ja. Und Titanic ist in erster Linie ein Liebesfilm. Und aber es ist ein Historienfilm. Du bist auf der Liste. Ja, nein, ich bin nicht auf der Liste. Titanic gehört nicht zu meinen Lieblingsfilmen. Ich glaube, das ist ein guter Film. Wir hatten schon mal drüber geredet. Ja, wir haben über James Cameron geredet und wir haben festgestellt, dass wir unterschiedliche Ansichten zu ihm haben. Ich habe mich echt schwer damit getan, weil ich wollte eigentlich versuchen, auf Kriegsfilme, Mafiafilme, Liebesfilme und all das ganze Zeug zu verzichten. Hm. Und das hat das schwieriger gemacht. Aber es war von Grund auf schwer. Ich bin trotzdem ganz zufrieden mit meiner Liste. Ich fange an. Okay, na gut. Ich habe ein, zwei Honorable Mentions. Da wäre der Film über Frida Kahlo. Frida heißt er einfach nur. Ganz, ganz toller Film über eine Künstlerin. Ja. Vielleicht irre ich mich jetzt sogar und es ist gar nicht ein 20. Jahrhundert. Wann ist Frida? Moment, ich muss auch noch mal kurz gucken, aber Frida Kahlo ist ziemlich sicher 20. Jahrhundert. Ja, ja. Tatsächlich, aber knapp. Geboren 1907, gestorben 1954. Ja, okay. Genau. Okay. Du hast so geguckt, dass ich gedacht habe, ach scheiße. Nein, ich habe völlig daneben gelegen. Ich habe so geguckt, weil ich über den Namen der Darstellerin nachgedacht habe und nicht drauf gekommen bin. Und jetzt muss ich doch einmal ganz kurz Google anwerfen. Und die Darstellerin ist nämlich ganz toll. Ja, Selma Hayek. Selma Hayek, ja, genau. Selma Hayek. Super, super Schauspielerin. Aber nur Honorable Mention. Ich fand den Film über J. Edgar Hoover eigentlich auch nicht so schlecht, aber in eine Bestenliste würde ich ihn vielleicht auch nicht packen. Und Saving Mr. Banks ist eigentlich auch ein historischer Film. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja, es ist keine große historische, es kommt nicht in Geschichtsbüchern vor oder sowas. Das ist das, was mir bei Historiendrama einfällt. Ne? Sachen, die in Geschichtsbüchern weitergetragen werden, aber ich glaube, dass Travis nicht unbedingt... Ich wette mit dir, wenn du in einer Datenbank historische Forschung Disney eingibst, findest du verdammt viele Bücher, verdammt viele Werke, verdammt viele Aufsätze, die sich mit der Geschichte Disneys auseinandersetzen. Das ist einfach ein Stück amerikanische Kulturgeschichte, also absolut gekauft. Ja, okay. Dann hätte es ja doch in die Liste gekommen. Nein, also mein Platz 3 ist The King's Speech. Ah. Über den stotternden, König. König. Die ich einfach beide Schauspieler wahnsinnig gut fand. Also Geständnis habe ich ganz, noch nicht gesehen. Toll. Ist schon lange auf meiner Liste. Und sollte ich auch unbedingt mal gucken. Und du guckst mich gerade so sehr entgeistert an. Ja, und das musst ihn gucken. Vollkommen zu Recht. Du musst ihn gucken. Ja, genau. Stimmt das 20. Jahrhundert? Ich bin nämlich auch wieder unsicher. Ja. Stimmt, ne? Georg. George. George der Sechste. Der Sechste? Der Sechste. Und es spielt Anfang 20. Jahrhundert, irgendwie so 20er Jahre offensichtlich, bis dann Krieg. Ja. Bis Zweiter Weltkrieg. Ja. Ich fand's großartig, wundervoll gespielt von beiden, der Typ, der ihm dann das Stottern abgewöhnen soll und eben der König selbst. Die beiden Schauspielernamen gerade nicht im Kopf. Der war auch hochgelobt und er hat ja auch abgeräumt, ne? Er hat 2011 hat er bester Film bei der Oscarverleihung, beste Toll. Regie, bestes Originaldrehbuch, bester Absolut Hauptdarsteller und noch einige Nominierungen. Ich war wahrscheinlich der Abräumer bei der Oscarverleihung. Cool. Ja, dein Platz 3. Zwei Honorable Mentions. Okay. Titanic. Nein, wirklich. Weil er wirklich für mich Ende der 90er Historienfilm nochmal auf ein neues Level gehoben hat, was Detailverliebtheit betrifft. Wie gesagt, ich habe ihn nicht reingenommen, weil es ein Liebesfilm ist, vor allem primär. Aber er hat einfach, was Details betrifft und was schieren Produktionsaufwand betrifft, hat er das gemacht, was seit den 60ern beim klassischen Monumentalfilm nicht mehr stattgefunden hat. Wirklich, wirklich viel Geld in die Hand genommen und einfach mal gebaut und Titanic nachgebaut. Ja. Okay. Und der zweite wäre Papillon. Papillon weiß ich gerade nicht. Der Gefängnisfilm. Und der spielt, glaube ich, jetzt muss ich auch noch mal nachgucken, von 1973. Und der spielt halt auch, aber der ist halt kein richtiger Historienfilm, weil zwischen den Geschehnissen den Geschehnissen und der Verfilmung liegt nicht so viel Zeit, aber es ist ein Film über Steve McQueen, der spielt den Papillon, der in einer Strafkolonie gefangen gehalten wird und sich da rumschlagen muss. Toller Film. Okay. Mein Platz 3 hingegen ist There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson, den man gar nicht genug loben kann. Stimmt, den hätte ich eigentlich auch mit reinnehmen können. Ganz knapp Anfang 20. Jahrhundert. Ja, okay. Und ich liebe Paul Thomas Anderson und ich liebe diesen Film und der ist groß, episch und auch politisch spannend. Gehört zu den Filmen, bei denen ich in der Liste glaube, ich gedacht habe, zu lange her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen weiß ich gar nicht mehr genau, ob der wirklich in die besten Liste reingehört oder nicht, aber ich erinnere mich daran, dass ich den auch gut fand. Mit einem fantastischen Daniel Day-Lewis. Oh ja, stimmt. Und einem ebenso fantastischen Paul Dano, der den Kontrahenten spielt, den Priester, mit dem sich Daniel Day-Lewis als Ölmogul anlegt. Unbedingt sehen, fantastischer Film. Okay, cool. Platz 2 bei mir wäre Inglourious Basterds. Oh, wir haben Krieg und wir haben Tarantino. Hattest du den schon mal? Den habe ich bestimmt schon mal in der besten Liste gehabt. Aber wenn es um Historie-Sachen geht, natürlich überhaupt nicht akkurat und überhaupt nicht. Also es ist einfach nur, wir erzählen einfach mal, was wir gerne gehabt hätten, was passiert. Er sollte im Geschichtsunterricht nicht gezeigt werden. Aber ich finde es einfach sehr befriedigend. Und die Goebbels-Darstellung ist toll, ist sehr akkurat, weil es gibt diese großartige Szene im Kino, wenn Goebbels und Hitler nebeneinander sitzen und Hitler sagt irgendwas zu ihm, er lobt ihn irgendwie, ich weiß nicht mehr was. Ja. Und dann hat Goebbels fast so einen epiphanischen Orgasmus, ich weiß nicht, wie ein Verliebter schaut der Hitler an. Das ist geil. Dieser Moment ist am stärksten hängen geblieben von dem Film, weil es so lustig ist. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Und dann werden sie alle abgeknallt. Ja, genau. Die ganzen Nazis. Das habe ich im Kopf. Ah, das ist schön. Ja. Und wie es explodiert am Ende, oder? Ja, genau. Und das ganze Kino wird verbrannt. Und sie hat ihren großen Auftritt auf der Leinwand und sagt, ich bin die Rache. Die jüdische Rache. Und dann kommt auch noch der Bärenjude und darf noch einmal Hitlers Gesicht wirklich zu Brei schießen mit einem Maschinengewehr. Geil, Mann. Okay, ich bin kein großer Verfechter von Gewaltdarstellungen, aber in diesem Fall, ich weiß nicht, ist sehr befriedigend. Ja. Okay, dein Platz 2. Mein Platz 2 ist Fitzcarraldo von Werner Herzog aus dem Jahr 1982, wo Klaus Kinski einen verrückten Abenteurer spielt, der im peruanischen Dschungel ein Opernhaus bauen will. Und dann mit einem riesigen Flussdampfer unterwegs ist. Und ja, es trifft eigentlich ziemlich gut den Wahn des Kolonialismus. Ja. Und der ja auch bis ins 20. Jahrhundert gehalten hat. Und es spielt auch irgendwie, es ist, glaube ich, eine diffuse Zeit. Also es wird nicht so konkretisiert, aber es ist ziemlich eindeutig 20. Jahrhundert. Ich muss dazu sagen, dass Plo vor sich hin stottert, weil er nochmal nachschaut, ob es jetzt wirklich stimmt. Ja, ich war jetzt tatsächlich auch unsicher und ich finde es hier auch auf Anhieb nicht, aber die Inspiration war irgendjemand Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Inspiriert von Carlos Fermin Fitzgerald, 1897 gestorben ist. Fuck, ich muss gucken. Ich war mir sicher, es ist 20. Jahrhundert. Und es kann sein, dass ich jetzt voll versagt habe. Nein. Also, ja. Frühes 20. Jahrhundert. Diffus, aber frühes 20. Jahrhundert. Wir tun jetzt einfach so, als ob. Ja. Vollkommen egal. Werner Herzog und Klaus Kinski. Ja. Schaut euch den Film an. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich am ehesten die Behind-the-Scenes-Szenen im Kopf habe, als den Film selbst. Es ist halt einfach krass, was da alles abgegangen ist. Und diese, ich weiß nicht, das guckt man irgendwie öfter an als den Film selbst. Am besten ist diese Szene, in der Werner Herzog ganz ruhig dasteht und Klaus Kinski komplett ausrastet, weil davor hat sich irgendjemand am Set verletzt und Kinski stand nicht im Mittelpunkt mal für 5 Minuten und war deswegen tierisch sauer und hat irgendwas gesucht, um sich aufzuregen. Ich glaube, es ging dann ums Catering. Und er schreit dann ganz laut rum und daneben stehen die Natives, mit denen sie gedreht haben. Und die sind ganz ruhig und gucken so irritiert. Und fragen ihn dann später, ob sie ihn umbringen können. Ja, genau. Das zum einen. Und zum zweiten haben sie dann gesagt, sie waren nicht irritiert, weil es Klaus Kinski so rumgeschrien hat, weil sie dachten, Gott, das ist einfach nur ein Verrückter. Total bekloppt. Sie waren irritiert, dass Werner Herzog so ruhig geblieben ist und dachten wirklich, er will ihn umbringen. Weil für sie, wenn einer so total ausrastet und der andere ganz ruhig bleibt, ist klar, das war's. Was kommt, ist physische Gewalt nach der verbalen Attacke. Ja. Sonst würde er mit verbaler Gewalt antworten. Krass, Mann. Ja. Oi, oi, oi. Ja, mein bester Feind, toller Film. Schaut ihn euch an. Auch ein historischer Film. Okay. Wo waren wir jetzt? Platz 2 waren wir jetzt. Ja, du bist Platz 1. Mein Platz 1. Mein Platz 1, und der wird auch immer ganz oben landen, also nicht ganz, ganz oben, aber immer auf solchen Listen immer in die höheren Ränge steigen, ist Casablanca. Weil Casablanca ist einfach, ja, ich weiß, es ist eigentlich ein Liebesfilm. Aber es ist ein historisches Setting und ich finde, dass dieses historische Setting der durchaus der tragende und wichtige Rolle spielt und das irgendwie ein Gefühl aufgreift, was ich nicht kenne, was mir aber irgendwie so nahe gebracht wird, dass ich damit wirklich was anfangen kann und weiß, so ein Gefühl dafür bekomme. Es ist wirklich gut gemacht, ganz toll. Ich nicke heftig. Casablanca ist für mich ist auch tatsächlich das historische Setting und das politische Setting in Casablanca viel stärker als die Liebesgeschichte, die erzählt wird. Ja. Ich liebe die Szene, wenn sie in der Bar die Marseillaise anstimmen. Ja. Und einfach mal die Nazis in Grund und Boden singen. Das ist super. So toll. Ganz toll. Mein Platz 1 ist eine deutsche Kindergeschichte. Oh. Das Weiße Band von Michael Haneke mit dem Untertitel Eine deutsche Kindergeschichte spielt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und behandelt, wie der Faschismus durch das Großbürgertum, beziehungsweise durch das Kleinbürgertum, durch das Bürgertum im Allgemeinen an die Macht kommen konnte. Weil er zeigt, wie die konservative Erziehung der Erwachsenen die Kinder zu Faschisten erzieht. Oh Gott. Ich versuche die ganze Zeit, mich zu erinnern. Ich weiß, dass ich einen Film gesehen habe, aber es ist lange her. In unfassbar guten Schwarz-Weiß-Bildern erzählt. Und ich weiß, dass das einer der Filme ist, die mich sehr von Haneke überzeugt haben, aber ich weiß nicht mehr, warum. Das heißt, ich muss ihn noch mal gucken. Danke, Plo, für diese Erinnerung. Ja, gerne. Also, es ist so ein Film, diese Detailversessenheit, die Haneke hat, ja. Die hätte ich auch gerne bei sowas. Weil es ist unglaublich, wie er es schafft, in jeder Szene das perfekte Bild zu machen. Ja. Und dann gleichzeitig erzählt er noch diese wirklich krasse parabolische Geschichte, wie der Faschismus einfach stark werden konnte, ohne das Wort Faschismus zu benutzen, ohne überhaupt auf den Faschismus zu referieren, weil es spielt vor der Zeit der faschistischen Bewegung. Mhm. Und vor allem viel besser als Bernardo Bertolucci bringt er auf den Punkt, wie der Konservatismus der damaligen Zeit schuld war am Erstarken des Faschismus und Nationalismus. Könnte es daran liegen, dass er sich nicht 5 Stunden Zeit genommen hat? Es war aber auch ein langer Film, ne? Ja, ist auch 144 ein langer. 144 Minuten. Ja, aber keine 300. Also ich meine, das ist dann wirklich weniger als die Hälfte. Naja. Ja, Bertolucci hätte sich weniger Zeit nehmen können. Ja. Das wäre durchaus was ich unterschreiben würde. Er hat viele Nebenhandlungen, die, und zwar nicht mit anderen Charakteren, wie gesagt, er entwirft kein großes Ensemble, sondern er bleibt eigentlich stets bei seinen Leuten, bei dem Set an Charakteren, was er aufgebaut hat. Aber er erzählt da sehr viel und er macht sich dann auch manchmal etwas leicht und ist auch manchmal, ja, er ist öfter mal etwas zu romantisch, was die sozialistische Bewegung betrifft und was die Möglichkeiten des Sozialismus betreffen. Ach, na ja. Ich glaube, ich bin da voll auf seiner Linie. Aber natürlich, du hast recht, es bleibt für mich auch, oder vielleicht sogar mehr als für dich, der Beigeschmack von, naja, da hat jemand eine einseitige Version im Kopf, die, natürlich kann man Faschismus nicht romantisch erzählen, will man auch nicht und will man auch keine, man will kein gutes Haar dran lassen, aber man könnte dem Sozialismus mehr Dreidimensionalität geben. Also mehr Ecken und Kanten. Es ist tatsächlich so, dass sich in diesem Film wird sich nicht auseinandergesetzt mit dem Terror des Stalinismus. Ja, genau. Es wird sich nicht auseinandergesetzt mit den dunklen Seiten des Kommunismus. Sondern es ist ein Langlebe Stalin relativ am Anfang des Films. Und es ist klar, die Kommunisten, der Kommunismus ist die Befreiung. Mhm. Aber natürlich auch mit dieser düsteren Kehrseite, die dann erzählt wird, ganz am Schluss, wenn sie sagen, der Patrone ist tot, sagt Alfredo, der Charakter von Robert De Niro, nochmal in einem sehr persönlichen Moment zu Olmo, der Patrone lebt. Und das ist natürlich schon so ein Vorgeschmack darauf, dass sich die Verhältnisse nicht sonderlich ändern werden. Die Bauern werden entwaffnet, nachdem sie befreit haben, nachdem es den großen Tag der Befreiung gab, nachdem sie mithilfe des Sozialismus, zumindest im Norden Italien, dafür gesorgt haben, dass jetzt erstmal Ruhe ist, werden sie entwaffnet und es ist klar, es wird wieder zu einer Art bürgerlichen Herrschaft kommen. Und also das ist dem Film absolut zugute zu halten, ne? Dass du im Grunde Vielleicht ist es auch einfach die Absicht, dass man zwischendurch den Sozialismus nicht in Frage stellt und ganz am Ende dann den Hammer kommen lässt, dass die Leute kommen und sagen, so, jetzt bauen wir hier neue Gesellschaftsordnung auf und gebt mal eure Waffen her. Ja, wir sind jetzt diejenigen. Genau. Und dann eben der Satz, ja, der Padrone ist tot, aber der Padrone lebt. Ja. Und das ist wirklich ein ganz, ganz krasser Moment und ein toller Moment und ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr starker Moment. Ich hätte dem Film den auch nach 2 Stunden schon abgekauft, aber ist in Ordnung. Es sind ja schon so ein bisschen 2 Filme, ne? Wir haben den Film über die Kindheit. Ja, das stimmt. Der eigentlich ein Film für sich ist. Der erzählt einfach die Kindheit im Italien des frühen 20. Jahrhunderts. Ja. Und dann haben wir den Film über das junge Erwachsensein und über das alte Erwachsensein. Es wäre eine Person, eine Figur, die ich gerne noch kurz hervorheben würde, die ich am spannendsten fand, aber die ich auch kritisch sehe, auch schwierig sehe. Und zwar ist das Ada. Die Geliebte von Alfredo, die dann seine Frau wird. Und in ihr entwirft Bertolucci auch einen utopischen Entwurf. Und zwar, sie fühlt sich in der Ehe dann von Alfredo entfremdet und schaut mit Abscheu auf die Faschisten. Mhm. Und sie solidarisiert sich dann radikal mit dem Bauerntum. Zuerst findet Olmo das nicht so geil, dass sie zum Beispiel seiner Tochter Lesen beibringt und sie sagt, hey, in der Bildung liegt die Zukunft und ich will, dass ihr Chancen habt und Möglichkeiten habt. Und Olmo, der stolze Bauer, sieht das total kritisch, aber freundet sich dann mit Ada an. Ada ist deswegen ein spannender Charakter, weil Alfredo permanent eifersüchtig ist auf ihre Beziehung mit Olmo. Diese Szene, die du schon erwähnt hast, in der Olmo verprügelt wird, weil er für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht wird, das eigentlich von den Faschisten von Attila umgebracht wurde. Da ist Alfredo unter anderem deswegen still, weil er wütend ist, weil er vor Eifersucht kocht. Weil bei ihrer Hochzeit ist Ada mit dem Pferd ausgeritten und ist dann mit Olmo zusammen zurückgekommen. Und das ist so der erste Keim ihrer Freundschaft gesetzt wird. Und es ist wirklich eine unschuldige Freundschaft. Die beiden haben nichts zusammen. Es ist einfach nur eine Freundschaft. Was ganz spannend ist, dass Bertolucci hier so ein bisschen die kulturelle Moderne der damaligen Zeit darstellt. Und diese Versöhnung mit dem Kommunismus ist von dieser Avantgarde eigentlich überhaupt nicht ausgegangen, sondern die hat sich sogar eher an den Faschismus angelehnt. Und zwar ist Ada vor allem am Anfang, wenn Alfredo sie kennenlernt, ist sie ganz klar markiert, so als Futuristin. Sie fährt Auto, sie liebt schnelle Gedichte, sie sagt irgendwie, ach, das Gedicht ist jetzt gelesen, das ist nichts mehr wert und zerreißt dann das Papier, wo das Gedicht drauf stand. Und deswegen ist Alfredo auch so von ihr fasziniert und verfällt ihr, weil sie halt wirklich eine moderne Frau ist, die in Künstlerkreisen herumgeht und die sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzt und irgendwie avantgardistisch ist von ihren Ideen. Das Lustige ist, die Futuristen, die haben damals ganz viel mit den Expressionisten zusammen gemacht, die ja alle eher dann so zur Linken tendiert haben. Ja. Aber die Futuristen in Italien, die sind alle nach rechts gewandert oder fast alle. Oh. Der berühmteste Futurist, das war Marinetti. Ja. Das war ein Dramatiker und Regisseur, der das Manifest des Futurismus geschrieben hat, wo stand, alles muss sich bewegen, das Vergangene ist totzuschlagen, die Zukunft regiert und so weiter. Und der wurde später Politiker unter Mussolini. Der war einfach mal ein harter Faschist später. Scheiße. Und die kulturelle Avantgarde der damaligen Zeit, die waren so angetan vom Faschismus, weil der Faschismus auch Bewegung gepredigt hat und auch Gewalt gepredigt hat und gesagt hat, wir schlagen das Alte tot. Also gerade der Faschismus italienischer Prägung. Und da ist Bertolucci so ein bisschen zahm fast, weil ich hätte es spannend gefunden, wenn er diesen Konflikt zwischen der Linken und der kulturellen Avantgarde stärker gezeigt hätte. Ja, aber da ist ihm irgendwie, glaube ich, seine Position zu wichtig. Also, weißt du, was ich meine? Das, was er erzählen möchte, sein romantischer Sozialismus. Wahrscheinlich. Deswegen, ja, genau. Der Film romantisiert sehr viel und der Film... Das ist, um nochmal zu dem Punkt zu kommen, der Film will, glaube ich, schlicht sein. Und das gelingt ihm nicht, weil er 5 Stunden lang ist und weil er auch Längen hat und weil viele ihn auch vollkommen zu Recht oft als langatmig empfinden werden. Gerade wenn er in diesen Landschaftsaufnahmen schwelgt, die wunderschön sind. Ja, klar. Aber die auch sehr lange gehalten werden. Ja. Und das macht es ihm so ein bisschen kaputt, ein schlichter Film zu sein. Das ist auch so ein bisschen, ja, das ist die kleine Tragödie dieses Films, dass Bertolucci einen Film für das einfache Publikum drehen wollte, um zu zeigen wollte, hey, hier habt ihr ein großes, monumentales Setting. Das ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das ist die Vision, die ich damit verknüpfe. Und diese Vision ist eine marxistische Vision. Und jetzt frisst das. Ihr findet das alles geil, was da erzählt wird. Und so werde ich euch alle zu Sozialisten machen. Ja. Aber dafür ist der Film dann wahrscheinlich doch zu groß und zu erschlagend geworden. Ja, und ich würde von jemandem erwarten, der einen 5-Stunden-Film raushaut, dass der wirklich diese 5 Stunden auch durchhält. Sonst, also ich meine, du guckst dir doch in deinem Schnitt deinen Film an und denkst dir, kann ich diese 5 Stunden rechtfertigen? Mhm. Und das will ich dann auch wirklich. Ich will dann auch, wenn ich schon so einen Hammer raushaue, will ich auch, dass der Hammer funktioniert und dass er trifft. Und irgendwie vielleicht auch seiner Zeit geschuldet oder sowas. Vielleicht ist es auch so, dass ich als Zuschauer 2021 natürlich eine andere Sehgewohnheit habe als in den 70ern und ein völlig anderes Gefühl für Timing und für Dramaturgie habe. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Er wurde damals schon dafür kritisiert. Mhm. Er wird tatsächlich eher, heute wird er wohlwollender rezipiert als damals. Mhm. Damals wurde er viel dafür kritisiert, dass er sich so in Nebensächlichkeiten verliert, dass Bertolucci vielleicht ein bisschen zu sehr in seinen Bildern schwelgt, dass er einfach was wirklich Monumentales machen will. Er hat das Budget auch gnadenlos überzogen. Mhm. Von diversen Filmstudios, alle aus Amerika, das Geld zusammengeklaubt. Wow. Und dann um 3 Millionen Dollar oder so überzogen, was damals gewaltig war, was echt viel war. Was heute fast gar nicht mehr so viel ist. Nee. Ne? Aber ja. Und zwar, es galt eine Zeit lang als der teuerste und ambitionierteste Film Italiens. Mhm. Auch wenn er das wahrscheinlich nicht war, aber er hatte dann einfach diesen Ruf. Und was war jetzt mein Punkt? Ja, er verliert sich vielleicht ein bisschen in Nebensächlichkeiten, aber ich finde, in diesen Nebensächlichkeiten sind halt auch ganz viele tolle Momente zu finden tatsächlich. Also es gibt so viele kleine Szenen, angefangen von der Mutprobe zum Beispiel von Olmo, der einfach eine schöne kleine Nebengeschichte ist. Über diese Szene, wenn Ada mit Alfredo in der Kneipe ist und dann so total theatralisch was spielt und dann regen sich die Bauern über sie auf. Hm. Also Olmo vor allem, weil er sagt so, ey, du verstehst uns überhaupt nicht und du willst hier ein bisschen Landluft schnuppern und du bist einfach keine von uns, egal wie du dich anstrengst, liebe Avantgardistin. Und sie entschuldigt sich dann dafür und kriegt so einen hysterischen Anfall in dieser Kneipe. Die Frau ist so abgefahren, das ist unglaublich. Aber sie ist toll, oder? Also ich finde sie total spannend. Ja, das Problem ist, irgendwann nervt sie leider. Sie nervt. Ich fand, sie war im zweiten Teil, war sie die spannendste Figur, an der ich mich festgehalten habe. Weil Alfredo halt eben dann plötzlich nicht mehr als Sympathieträger taugt. Und weil Attila als Bösewicht zu wenige Nuancen hat. Mhm. Der wird zu sehr Game of Thrones, zu sehr, er ist einfach in allem böse. Er tötet die Katze, er tötet das Kind. Boah, können wir ganz kurz darüber reden. Ich weiß, das sind die 70er und damals hat man das noch so gemacht. Ja. Aber die haben die Tiere wirklich echt... Sie haben ein Schwein geschlachtet. Sie haben ein Schwein geschlachtet. Ja. Und sie sind nicht gut mit Katzen umgegangen. Ja. Und es gibt mehrere problematische Szenen. Uhu. Also im ersten Teil, der erste Teil war lange ab 18 freigegeben, gibt es diese Szene, wo die Kinder miteinander, also Olmo und Alfredo, sich ihre Penisse zeigen. Hm, das und fand zwar, ich auch schon ein bisschen grenzwertig. Ja, ihm wurde vorgeworfen, dass er kinderpornografisch wäre. Ja. Das war unter anderem ein Grund, warum er in Italien zu der damaligen Zeit beschlagnahmt wurde. Oh. Weil ein Bibliothekar das gesehen hat, gesagt, naja, das ist alles zu hart, zu viel Sexualität, zu viel Kinderpornografie. Ja. Und es gab ein Gesetz, das aus der Mussolini-Zeit noch stammte, dass wenn es eine einzelne Beschwerde gibt, dann kann ein Film indiziert werden, eingezogen werden. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der kurze Zeit eingezogen war. Hm. Und das Gesetz wurde dann auch geändert. Aber ja, es gibt diese schwierigen Szenen. Also das ist tatsächlich, ich gehe davon aus, dass das eine Szene ist, über die sich jeder Pädophile freuen würde, weil wir sehen die erigierten Penisse von 10-Jährigen, 9-Jährigen, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Und erigiert ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber ja. Weiß ich nicht genau. Das war eine Erektion, was ich da gesehen habe. Und eine zurückgezogene Vorhaut und eine Erektion. Also ich dachte auch so, hoppla. Ja, ja, was ist wirklich da auf einmal los? Und ich, naja, okay, 70er ist damit ein bisschen weniger. Aber auch damals, oder? Ich meine, wenn der Bibliothekar sich beschwert hat. Ja. Klar sind die 70er freigebiger gewesen, was das betrifft. Und sind noch naiver damit umgegangen. Aber irgendwie, Bertolucci wurde immer dafür kritisiert, wie er Sexualität darstellt. Und Bertolucci, das ist das, was Bertolucci aus seinen früheren Filmen so ein bisschen rübergerettet hat. Hm. In dieses Gemälde, was er irgendwie schlicht halten wollte oder eher gefällig machen wollte, dass er diese krassen sexuellen Bilder hat. Hm. Also das mit den Kindern ist wahrscheinlich das Härteste, einfach weil wir heute direkt denken, krass, das ist Kinderpornografie. Ja. Dann diesen Missbrauch von den Mädchen im Stall, wenn der alte Alfredo sie zwingt, ihn zu masturbieren. Und die Szene ist nicht gut gedreht, sodass man sagen könnte, nee, das ist einfach nur ist irgendwie schlecht, gut geschnitten, nee, oder sowas. Nein. Das Thema dieser Szene ist auch überhaupt nicht der Kindesmissbrauch, sondern das Thema dieser Szene ist der Alfredo, der nicht mehr das kann, was er früher konnen würde, weil er ist dann frustriert, dass er offensichtlich nicht, dass es ihn nicht befriedigt. Und deswegen hängt er sich dann ja auch. Und es ist einfach, es ist kein Blick auf das Opfer und es ist keine Darstellung, wo man sagen würde, das setzt sich kritisch damit auseinander. Überhaupt nicht. Und das war wirklich, ich habe glaube echt lange gebraucht, darüber hinwegzukommen. Das ist eine wirklich unangenehme Szene. Und zwar nicht, weil sie unangenehm sein will, sondern weil sie so beiläufig inszeniert ist und was anderes zum Thema hat als das Opfer, weil sie quasi fast mit dem Täter sympathisiert, weil es geht darum, dass uns dieser Alfredo in dem Moment leid tun soll, weil er eben nicht mehr die sexuelle Kraft hat, die er früher hatte. Ja, aber mir ist das scheißegal. Natürlich ist uns das scheißegal. Oh. Er ist einfach mal ein Päderast in dem Moment. Ja, das war also wirklich, wo ich dann auch, natürlich ist es in einem Moment in einem Film, wo ich noch nicht genau weiß, was der Film eigentlich will. Das weiß ich auch sehr lange sowieso nicht, aber das ist in dem Moment habe ich noch ein kleines bisschen Benefit of a Doubt, dass ich sozusagen das Gefühl habe, okay, da kommt vielleicht noch was in die Richtung, was einen Standpunkt klar macht, aber es kommt dann halt nicht. Nee, es setzt sich damit nicht auseinander. Es geht, und Bertolucci ging es auch, glaube ich, tatsächlich in diesen Momenten um, das ist einfach die Art, wie Bertolucci inszeniert. Also Der letzte Tango in Paris war ja sein großer Erfolg davor. Okay. Und das ist ein Film, in dem es um eine Affäre geht zwischen einem sehr alten Mann. Mhm. Nee, nicht sehr alten Mann. Marlon Brando war damals noch nicht so alt, aber er ist mit Marlon Brando, mit einem älteren Mann. Kurz gucken, wie alt er in diesem, naja, er war so in 50. Oh ja. Und mit einer sehr jungen Frau. Mhm. Und der ist voll mit krassen Sexszenen. Mhm. Die berühmteste ist wohl die, wo es zum Analverkehr kommt und Butter verwendet wird als Gleitmittel. Davon habe ich sogar gehört. Die ist deswegen berühmt, weil angeblich ein Zuschauer im Kino einen Herzinfarkt hatte, weil ihn die Szene so geschockt hat. Okay. Aber der ist unter anderem auch deswegen berüchtigt mittlerweile, der Film, weil die Darstellerin, die in diesem Film mitgespielt hat, sich im Nachhinein ziemlich krass geäußert hat über Bertoluccis Regiemethoden. Und es gibt auch eine Vergewaltigungsszene, die man durchaus als, naja, es ist eigentlich Rape Culture, ne? Man kann sie fast als Glorifizierung der Vergewaltigung lesen. Die Frau wird überwältigt und will nicht und gibt sich dann aber irgendwie hin. Hm. Und der Film wurde im Nachhinein oft kritisiert und die Darstellerin Maria Schneider, die hat sich auch mehrmals ziemlich kritisch darüber geäußert, wie dieser Film verwirklicht wurde, weil sie einfach jung war und zu Sachen mehr oder weniger genötigt wurde am Set, die sie eigentlich nicht unbedingt machen wollte. Scheiße. Ja, also das, und um nochmal auf den Punkt zu kommen, Bertolucci ist ein Regisseur, der sich sehr viel radikale sexuelle Darstellungen, hatte. Mhm. Und was heute vollkommen zu Recht deutlich kritischer gesehen wurde als damals. Ja. Na, das geht jetzt, du stößt halt jetzt so ein bisschen ins gleiche Horn wie mein, also viel weniger problematisch, aber ins gleiche Horn wie mein Eindruck, dass eben Gewalt und diese ganzen krassen Sachen so beiläufig erzählt werden in dem Film. Irgendwie hat er keine Haltung dazu. Und das stört mich so ein bisschen an dem ganzen Film. Also, ich will ganz kurz nochmal Maria Schneider aus Der letzte Tango in Paris. Also, Bertolucci, diese Szene, es geht um diese Analverkehrsszene mit Butter. Mhm. Und Bertolucci hatte beschlossen, dass sie, Maria Schneider, nicht wissen durfte, was passieren sollte, damit das einfach realistischer wirkt, wie sie reagiert. Und sie muss wohl auch und Bertolucci hat im Nachhinein auch nochmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Es war für Maria Schneider, auch wenn keine Penetration stattgefunden hat, wahrscheinlich wirklich wie eine echte Vergewaltigung, weil sie wirklich überwältigt wurde. Und sie war total verstört Tränen dieser Zähne. Es war eine unglaubliche Erniedrigung. Das sind echte Tränen. Fuck. Alter. Ja. Und genau, das ist irgendwie. Ja, und der Film, genau, dann hat der Film natürlich die Schlachtung des Schweines. Mhm. Die ich allerdings tatsächlich überhaupt nicht als problematisch empfinde, weil Schweine wurden und werden geschlachtet. Also ich weiß nicht. Und dann, ich gehe davon aus, dass sie nicht das Schwein nur für den Film geschlachtet haben, sondern dass sie es danach gegessen haben. Und ja, ich nehme an, dass das, was da dann als Requisite rumhing, das war ja auch alles echt Schwein. Und vielleicht war es einfach das gleiche Schwein und gut ist. Aber nein, nein, nein. Also selbst wenn es nicht für den Film nur gemacht wurde, ich will das nicht sehen. Ja, das kann ich verstehen. Du bist auch Vegetarier, ne? Ja, ich bin auch Vegetarier und das vielleicht ist das. Aber auch wenn ich nicht Vegetarier, ich weiß nicht. Will man das angucken? Es ist wahrscheinlich Bertoluccis Art, halt auch Gesellschaft darzustellen. Und er sagt, diese Sachen gehören auch zur Gesellschaft und diese Sachen haben auch was Alltägliches. Wahrscheinlich zeigt er es deswegen auch als Alltägliches. Und Schweine werden geschlachtet auf dem Bauernhof. Du kannst es genauso alltäglich erzählen, wenn du nicht genau siehst, was passiert. Das, du kannst, ganz im Gegenteil, dir wird ja im Kopf, deine Fantasie ist ja stärker als das jedes Bild, was du tatsächlich zeigen kannst. Und dann kannst du es doch auch einfach dem Zuschauer überlassen, sich das vorzustellen. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen dokumentarischer Eifer. Ich weiß nicht. Ja. Es gibt ja auch diese Szene im Bordell, wo sie beide als junge Männer sich von einer Prostituierten masturbieren lassen. Mhm. Auch ein bisschen für mich so ein bisschen, naja, komm, da hättest du auch was inszenieren können, statt noch nur die Kamera aufzustellen. Ich weiß nicht, irgendwie. Hat mich jetzt auch nicht so gestört, weil ich bei dieser Szene das Gefühl hatte, dass alle drei irgendwie Spaß hatten. Ja, das ist auch in Ordnung, wenn es consensual ist, aber irgendwie finde ich, ja, vielleicht ist es das, was du sagst, dieses der dokumentarische Eifer, der auch den ganzen Film mitbestimmt. Der ja natürlich auch dafür sorgt, dass er eben 3 Stunden aufs Feld blickt und so. Und ist, naja, klar, okay, wenn man das als Konzept hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, befriedigt es mich als Zuschauer eines Films nicht unbedingt, diesem dokumentarischen Blick zu sehr ständig zu folgen. Mhm. Irgendwie nicht. Ja. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Okay. Gibt es noch Szenen, ganz bestimmte Dinge, auf die du eingehen möchtest? Weil es gibt so wahnsinnig viel eigentlich. Es gibt zu viel. Aber die Frage ist, ob man auf so viel Einzelheiten eingehen möchte. Ich glaube, es ist ein Film, den man gesehen haben sollte. Er steht übrigens auch in dem Buch der 1000 Filme, die man gesehen haben sollte. Hm. Einfach, weil er so eine krasse Auseinandersetzung ist mit der frühen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ja. Und auch für mich ein Musterbeispiel von einem wirklich, wirklich gut gemeinten. Ja. Und in einigen Sachen auch scheiternden sozialistischen Films, der versucht, der wirklich was Einfaches sein will und dem das auch in ganz vielen Momenten gelingt, dass er Epochales erzählt, aber wirklich im einfachen kleinen Rahmen bleibt. Und das kann ich dem Film total zugute halten, dass es ihm einfach gelingt, da nicht komplett amok zu laufen. Und ja, er ist langatmig und er ist groß und gewaltig, aber er bleibt ganz klar konzentriert auf seine beiden Hauptfiguren. Ja. Und das macht den Film auch, auch wenn er 5 Stunden dauert, konsumierbar. Ich finde diesen Film konsumierbarer als so manches, was das Monumentalkino amerikanischer Prägung eher so davor verbrochen hat. Also das ist, für mich ist das definitiv der einfachere Film, wenn ich ihn zum Beispiel mit Ben Hur vergleiche oder die 10 Gebote. Ja, okay. Weil es nicht so ein krasses Sittengemälde sein will, sondern sich konzentriert und zusätzlich halt auch irgendwie noch parabolisch vom Aufstieg des Faschismus erzählt, vom Klassenkampf, von den Problemen der Bauern im Italien des frühen 20. Jahrhunderts, ohne als Geschichtsstunde daherzukommen. Weil viel Geschichte lernt man daraus nicht. Also wenn man davon fasziniert ist, was da passiert, dann muss man sich einfach ein Geschichtsbuch nochmal greifen, weil der Film bringt einem nicht viel bei. Ja. Der Film zeigt das Leben der einfachen Leute und welcher König wann an der Macht war und welcher Politiker wann zum Krieg aufgerufen hat und so weiter, das wird alles ausgespart. Wir erfahren nichts über den politischen Rahmen, außer dass wir irgendwann wissen, jetzt sind die Faschisten an der Macht. Ja, genau. Und die Grausamkeit der Faschisten an sich und man erfährt viel über die Liebe des Filmemachers zum Sozialismus. Die ich ja größtenteils teile. Also ich liebe die Idee des Sozialismus. Natürlich ist die Ausführung nicht so geil gewesen bisher, aber naja. Roger Ebert fand ihn damals richtig doof. Er sagte, because 1900 is a film out of control. A film conceived on such an epic scale that it just doesn't fit. A film which Bertolucci struggles for hours to make his statement about a class struggle in Italy, only to end on a note of throwaway goofiness. Damit meint er wahrscheinlich die letzte Szene, wenn diese beiden Senioren sich balgen. Ja, genau. Ja. Ja. Die ich übrigens ganz süß fand eigentlich, ne? Also, ich liebe so goofy Momente. Die kann man von meinem Dafürhalten durchaus immer erzählen. Ich mochte auch die Chemie zwischen den beiden. Ich finde, es ist, weil es wird nicht, es wird nie zu einem krassen, einfach nur Konflikt zwischen Gutsherr und Bauer, sondern es bleibt immer diese persönliche Ebene und dieses Visionäre, dass sie sich doch auch auf ihre eigene Art vertragen können und dass die gesellschaftlichen Umstände einfach kacke sind. Ja. Die, also wirklich will dem Film viel zugute halten, was die Idee und das Konzept und die einfach das Vorhaben, so ein zwei Leben von der Wiege bis zur Bahre einmal komplett zu erzählen, ist schon wirklich toll. Und an manchen Stellen gelingt es und an manchen Stellen eben nicht. Und ich mag diesen marxistischen Rahmen, einfach dieses dialektisch-materialistische, dass er wirklich sagt, ich zeige, wie das Sein das Bewusstsein formt, wie die Menschen in dem Wertesystem, in dem sie leben, geformt werden. Ja, das stimmt. Tja, mich würde interessieren, was die 3-Stunden-Version von dem Cutter war, der eben das vorgelegt hat. Würde mich auch interessieren. Ich glaube, ich werde mir auch nochmal die 4-Stunden-Version geben, um zu gucken, ob die... Das ist ein Film, den ich auf jeden Fall nochmal gucken würde. Ich fand in der zweiten Hälfte hatte er Längen. Definitiv. Ja. In der ersten überhaupt nicht. Ich fand, die erste Hälfte hat sich total krass weggeguckt. Es war wirklich so, dass ich dachte, wow, okay, das war schon die erste Hälfte. Und in der zweiten Hälfte, die ich einen Tag später geguckt habe... Nee, 2 Tage später. Ich habe dazwischen nämlich Benny und June geguckt. Ach, okay. In der zweiten Hälfte haben sich dann einige Längen eingeschlichen. Und deswegen finde ich auch, die erste Hälfte des Films ist deutlich stärker auch die zweite als die zweite. Für mich stellt sich die Frage, ob die zweite Hälfte, wenn ich die erste nicht gesehen hätte, weniger Längen hätte. Möglich. Die zweite Hälfte war politischer als die erste. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen in der zweiten Hälfte, was mich in der zweiten besonders gestört hat, war dieser Attila, obwohl er toll gespielt ist von Donald Sutherland, der war mir zu sehr Bösewicht, zu eindimensional. Eindimensional, sehr. Und in der zweiten Hälfte ist auch viel passiert, das ist das, was du wahrscheinlich auch meintest, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht und ob es überhaupt was will und dann will es auch relativ wenig. Genau. Weil die Konfliktlinien sind sehr schnell gesetzt und dann werden sie halt einfach nur noch ausgespielt, aber auch nicht so zur vollen Stärke. Ja. Naja, ja, ja. Es ist schade, finde ich. Ich hätte dem Film mehr Kraft gewünscht am Ende. Ich finde es nicht schade, weil ich den Film tatsächlich alles in allem als überwältigendes Erlebnis wahrgenommen habe und ich froh bin, dass ich ihn gesehen habe. Okay, überwältigend fand ich ihn auch. Ich weiß nicht, welche Wertung das mitbringt, aber überwältigt hat er mich auf jeden Fall. Ich hab mich danach nicht so zermartert gefühlt. Es war so, ja, es gab die Längen in der zweiten Hälfte, aber es gab immer genug, was groß war, was stark war. Es gab immer genug kleine Anekdoten, wo ich dachte, ja, die kriegt mich jetzt. Ja. Ja, ja, also der Film hatte mich auch immer wieder. Und auch vor allem, was du vorhin gesagt hast, in der Figur Ada auf jeden Fall, hat er mich, der Film, ganz, ganz viel und hat mich erst am Ende wieder verlassen, weil ich sie irgendwann zu nervig fand, weil sie auch das nicht so, weiß ich nicht, die Entwicklung, die sie erzählt haben von ihr, war nicht toll genug. Ja, sie wird, dieser Alkoholismus, der dann irgendwann von ihr erzählt wird, wird so ein bisschen, pff, ja, ach. Ja. Und dann sitzt sie halt in Bauernkneipen und trinkt und Alfredo ist deswegen tierisch wütend. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht will der Film besonders alltäglich sein, aber er war dadurch auch eben einfach nicht. Das Leben schreibt nicht unbedingt die besten Geschichten. Maybe. Okay. Hast du noch ein Schlusswort? Aber das war schon das Schlusswort, oder? Haben wir noch irgendwas? Ennio Morricone ist ein Traum. Oh ja, Ennio Morricone ist ein großartiger Musiker. Hat sich viel bei Verdi bedient für die Musik und es klingt tatsächlich nicht wie so ein Morricone-Score. Es ist ganz toll, weil am Anfang rennt jemand durchs Bild und ruft, Verdi ist tot, Verdi ist tot. Ja. Und dann klingt der ganze Film nach, ein bisschen nach Verdi. Ja. Das ist auch schön, der Tod des Romantikers in der Beginn der Moderne. Ja. Bam. Hier haben wir 20. Jahrhundert, Tod Verdis, das steht am Anfang. Aber ich fand die Musik vor allem deswegen toll, weil ich liebe Morricones Musik. Ja. Und hier war das nochmal ein Beweis für mich, warum ich sie liebe. Weil es klang nicht nach Morricone. Ich finde, Morricone hat einen sehr typischen Klang und den habe ich in diesem Film gar nicht so wahrgenommen und trotzdem war die Musik total toll. Ja, ich weiß gar nicht, wie, ich kann das nicht einsortieren, ob es jetzt so typisch oder nicht typisch war, aber ich könnte mich dir anschließen, wenn ich das nochmal, weiß ich nicht, Revue passieren lasse, aber ganz tolle Musik auf jeden Fall. Gut. Cool. Danke, dass du ihn gesehen hast. Danke, dass du die 5 Stunden durchgestanden hast und nicht auf die Cheat-Version der 4 Stunden gegangen bist. Ich danke mir, dass ich, dass ich es geschafft habe, dich nicht niederzuschlagen gleich am Anfang dieser Episode. Einfach echt 5 Stunden, meine Güte. Blah. Okay. Aber du hast einen Film von der Liste Filme, die man gesehen haben muss, abgehakt. Einen Film. Ein Film von dieser, was? Da du vorhin Casablanca genannt hast, ich gehe davon aus, dass der auch auf dieser Liste steht. Also hast du schon 2 Häkchen. Ganz toll, danke. Oh Gott. Kurze von der 1000-Filme-Liste oder von der 100-Filme-Liste? Wahrscheinlich ist er eher auf der 1000-Liste. Ich weiß nicht, ob er auf der 100-Liste steht. Oh Gott, nein, Manuel. Okay, aber das ist ja nicht unser Ziel. Wir werden ja nicht die 1000-Filme-Liste abarbeiten jetzt hier im Podcast. Oh Gott, du siehst so aus, als ob du die 1000-Filme abarbeiten willst. Wir machen eine kurze Pause und kommen zu einem Film, der wahrscheinlich nicht auf dieser Liste steht. Doch, der muss aber. Der aber auch auf Johannes persönlicher Liste offensichtlich ganz weit oben steht. Ganz weit oben. Benny und June nach der Pause. Bleibt dran, bis gleich. Bis gleich. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Willkommen zurück, Plor. Ich drücke den Aktualisieren-Button in meinem Mailpostfach, weil ich auf irgendwas warte, was Johannes mir schicken wollte. Plor, ich werde dir jetzt etwas schicken. Du darfst dir aussuchen, wen von beiden du sprechen möchtest. Oje. Dieser Film, den wir jetzt haben, Benny und June, hat einfach großartige Dialoge, meiner Meinung nach. Und deswegen werden wir jetzt einen davon lesen. Okay, ist das unsere Einführung? Das ist unsere Einführung. Nein, ich habe da noch einen extra Einführungstext, aber das müssen wir gleich erstmal machen. Und zwar, ich habe dir 2 Texte geschickt, wir nehmen den ersten. Okay. Möchtest du June oder Benny sein? Da ich als großer Bruder groß geworden bin, würde ich den Benny übernehmen. Okay, June ist die kleine Schwester und diese kleine Schwester ist mentally ill, wird gesagt, aber es wird nicht definiert, was. Und in der Szene davor, vor dem Gespräch, kurzen Gespräch, was wir jetzt haben werden, macht Sam mit Bügeleisen Sandwiches. Statt mit einem Toaster und mit Pfanne oder was auch immer. Mhm. Käse-Sandwiches. Und June ist wahnsinnig beeindruckt von Sam, dass er mit... Und ihr erster Satz ist... He really can cook, can't he? Yeah. Although for grilled cheese, I might have used a wool setting. Oh, that's what I told him. Really? What did he use? Rayon. Silk would have been too soggy. Cotton would have burned it. Right. Fortunately, he consulted me before giving it steam. I was full square against it. Benny und June, ich finde diese Dialogzeilen fassen diesen Charakter Sam und die Beziehung der beiden ganz wunderbar zusammen. Es ist so toll. June, die so begeistert ist von Sam, der kochen, natürlich kann er kochen, weil er mit einem Bügeleisen und irgendwie das so ernst nehmen und so, ich find's wunderschön. Es gab eine Kochszene, die rausgeschnitten wurde, ne? Ja, da hat er auch noch irgendwas anderes gemacht, was ich aber dann vergessen habe aufzuschreiben, es war ganz spannend. Jetzt muss ich kurz suchen, weil ich fand das, tatsächlich fand ich's bei den Facts ganz witzig, ich glaube, ich hab's bei IMDb gelesen. Ja, genau. Bei IMDb gibt es immer diese nette Section Did You Know? Ja, Trivia. Trivia. Und da findet man dann ganz viele Sachen, die meistens ohne große Quellenangaben rausgehauen werden, wo aber wirklich tolle Anekdoten dabei sind. Und zwar, genau, there was a scene where Sam made crab in the dishwasher. It was cut for time. Das ist schade. Das hätte ich gerne gesehen. Und das hätte diese Szene mit den Mashed Potatoes, die er mit seinem Tennisschläger macht, und mit den Grilled Cheese Sandwiches, die er mit dem Bügeleisen macht, hätte das sehr gut ergänzt. Sehr gut ergänzt. Oh, es ist so schade. Und ich kann, das weggefallen ist. Wenn man das hat, ich meine, sie haben das offensichtlich ja gedreht. Wie kann man eine Szene haben, den man dann nicht zeigt. In der Spülmaschine ein Hummer zubereitet wird. Und das nicht in den Film einbauen, das ist mir ein Rätsel. Mir auch. Ich hätte den ganzen Film um diesen Hummer gespannt. Okay. Sollen wir mal in den Film, soll ich mal einführen in unseren bitte. Film? Benny und June. Okay. Benny und June. Der Film meiner Jugend. Ich kann diesen Film mitsprechen. Auf Deutsch und auf Englisch. Die 1993 erschienene Komödie von Jeremiah S. Chadwick erzählt die Geschichte des namengebenden Geschwisterpaars Benny und June Pearl und dem beim Poker in die Familie gewonnenen Sam. Die Besonderheit? June hat eine oder mehrere nicht näher definierte psychische Krankheiten, die Sam und June aber nicht davon abhalten, sich ineinander zu verlieben. Benny allerdings ist davon nicht so begeistert und so müssen die Liebenden ganz klassisch dramatisch um ihre Liebe kämpfen und finden, weil es eben doch eine Komödie ist, am Ende zusammen. Ein Film über, ja, worüber eigentlich, Plor? Vor allem Hoffnung, würde ich sagen. Hoffnung, dass jeder Mensch, jeder Ausgangslage den sprichwörtlichen Deckel zum Topf finden kann. Und ist damit hoffnungslos romantisch. Oder was würdest du sagen, Plor? Meine erste Frage tatsächlich, ich muss eine Gegenfrage stellen. Ja? Wenn du diesen Film heute schaust, wenn du sagst, es ist der Film deiner Jugend, der dich stark beeinflusst hat. Ja. Siehst du den, wie du ihn damals gesehen hast? Siehst du eine rosarote Brille, die dazwischen hängt und die du auch mal kurz abnehmen kannst? Oder wie ist dein Gefühl? Weil, kleiner Spoiler, wir haben natürlich wieder eine Top-3-Liste, die erst später kommt. Und da geht es um Filme, die uns beeinflusst haben. Und ich habe bei ganz vielen Filmen festgestellt, dass ich die früher mit einer rosaroten Brille gesehen habe. Ja. Und heute, wenn ich die so ein bisschen hochziehe, denke, okay. Also, ich sehe diesen Film auch heute noch mit einer rosaroten Brille. Bin mir dieser bewusst, kann sie aber nicht abnehmen. Das funktioniert nicht. Also es gibt so einen kleinen Spalt, durch den ich zum Beispiel die psychischen Krankheiten sehe, was ein bisschen problematisch vielleicht sein könnte. Aber ich sag auch wiederum nur könnte, weil ich komme da nicht raus aus meiner jugendlichen Perspektive. Aber das ist doch die beste Art, auch Filme zu genießen. Wenn man weiß, okay, ich sehe den natürlich auch aus nostalgischen Gründen so fantastisch. Ja. Aber ich kann ihn trotzdem noch genießen. Das macht es mir nicht kaputt. Überhaupt nicht kaputt. Überhaupt nicht. Ich sitze immer noch davor und grinse wie ein kleines Kind. Ich krieg's. Ich liebe diesen Film einfach. Ja. Es ist unglaublich, was dieser Film mit mir macht. Es ist krass. Also ich musste auch oft grinsen bei dem Film. Jetzt, nachdem ich ihn, wie gesagt, nach 10 Jahren zum zweiten Mal oder zum dritten Mal wahrscheinlich auch gesehen habe. Ja. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Aber es gab einfach Momente, wo ich gemerkt habe, er hat mich damals, und ich war älter, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, weil du hast ihn mir gezeigt, da war ich wahrscheinlich irgendwie Anfang, Mitte 20. Ja. Es gab Sachen, die mir damals nicht so aufgefallen sind, die mir heute ein bisschen stärker aufgefallen sind. Ja. Sachen, die auch dazu geführt haben, dass ich mein Urteil von damals, wo ich eigentlich einfach nur dachte, oh, was für ein toller, schöner Liebesfilm, was für eine tolle, schöne Liebeskomödie, was ich heute so ein bisschen relativieren würde. Er ist definitiv kein schlechter Film, aber es hat doch ganz oft zwischendurch so das Gefühl dominiert, Gott, ist dieser Film seicht und brav. Ja. Und dieser Gedanke, der ließ sich nicht so ganz wegschieben und der war immer präsent und der wurde auch zwischendurch dann nochmal ein bisschen stärker, der wurde auch mal wieder ein bisschen aufgefangen und auch mal ein bisschen abgeschwächt. Auch nicht nur, weil der Film unglaublich viele Sachen echt gut macht, sowohl was Humor betrifft, als auch das Zwischenmenschliche. Ja. Aber er war manchmal auch sehr stark präsent. Ja, den konnte ich nicht ganz abwerfen. Okay, das können wir ja mal spezifizieren, wenn wir dann so an bestimmten Stellen sind, wo du dann sagen würdest, naja, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer gebraucht oder was meinst du? Ja, ich glaube, es ist weniger an einzelnen Szenen festzumachen, sondern es betrifft eher so das Ganze. Du hast schon erwähnt, es ist die Darstellung der psychischen Krankheit. Ja. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Tatsächlich finde ich, sie treffen sie ganz gut. Sie zeigen auch eine gewisse Alltäglichkeit in der psychischen Erkrankung, die angenehm ist. Ja. Weil sie es nicht zu krass dramatisieren, sondern es ist klar, sie ist krank, sie nimmt ihre Tabletten, sie soll ihre Tabletten nehmen, sie weiß nicht, ob das richtig ist. Es ist so, diese Art der Medikation ist auch schwierig, einfach weil sie durch ihren Bruder erfolgt und weil der so sehr mit eisernen Klauen über ihr ist. Aber das wird glaubwürdig erzählt, ne? Also er kümmert sich wirklich um sie und es ist ihm wirklich wichtig, dass es ihr gut geht. Und er glaubt wirklich, dass das Setup, in dem sie leben, dass das das Beste ist. Ja. Und seine große Kontrahentin, mit der er öfter aneinander gerät, die sagt, so, June gehört jetzt aber wirklich mal in eine Einrichtung. Die will auch nur das Beste für June und die sieht die Probleme, die sich in diesem Zusammenleben entwickeln. Ja. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass sie die Probleme in diesem Zusammenleben Stärkheiten herauskehren können. Ja, das sehe ich auch. Da bin ich voll bei dir. Und in der Recherche danach ergab sich so für mich das Bild, dass ich das Gefühl hatte, dass damals das sehr wohlwollend aufgenommen wurde, die Darstellung der psychischen Krankheit. Dass man gesagt hat, die ist nicht zu seicht. Aber heute, in der Perspektive von heute, dass schon eher gesagt wird, dass man so ein bisschen, das was ganz, ganz problematisch bei manchen Filmen ist, wo es viel schlimmer bei anderen Filmen, aber wo du so das Gefühl hast, der psychisch Kranke oder der mit anderen Krankheiten Behaftete oder der irgendwie andere Mensch mit anderer Ausgangslage wird so ein bisschen adorable. Ja. So, ne, so dieses von oben herab, so dieses, ach wie süß, und dann kann der auch noch alle Streichhölzer zählen. Oh. Mhm. Genau. Pat, pat. Ja. Das, oh, und das wird oft in Filmen ganz problematisch. Und ich finde, in diesem Film, der Film umschifft das so ein bisschen, dass er es schafft, das nicht zu adorable zu machen, nicht zu sehr. Aber die Ansätze sind da. Und das liegt auch daran, dass sie eben diese Probleme, wie du sagst, nicht so dolle erzählen, wie sie es hätten können. Das Schwierige daran ist halt auch, dass es mit so was einhergeht, was im Kino sehr beliebt ist. Und zwar diese fundamentale Psychiatrie- und Therapiekritik. Weil wir haben natürlich, irgendwie sind unsere Sympathien vom Film so gelenkt, dass sie auf Benny sind, wenn er sagt, nee, meine Tochter kommt nicht in eine Einrichtung. Ja. Und es ist natürlich das große Happy End, wenn sie am Schluss sagt, ich will nicht in die Einrichtung, ich will das versuchen mit dem Alleineleben. Und dieser Konflikt wird so sehr stark reduziert, weil da gibt es die Behörden, die bösen, großen im Hintergrund, die sagen, ey, es gibt nur diesen einen Weg, sie muss jetzt in eine Einrichtung. Ja. Und das ist eine Kritik am System drumherum. Und so mit Glorifizierung der Kernfamilie, ja, die das natürlich schwierig macht, weil zum einen wären Behörden nicht so. Ja. Und waren wir damals auch nicht so, weil die würden auch sagen, hey, wir können euch auch einen Helfer zur Verfügung stellen, wir können mal gucken, was wir hier machen können, also nicht diese absoluten, gerade bei ihrer Erkrankung, nicht dieses absolute, das muss jetzt aber wirklich mal passieren. Und das machen sie, glaube ich, um eben das zu romantisieren, wie sie jetzt lebt, und um diese Freiheit zu romantisieren. Ja, da müssen sie diesen starken Gegenpart haben, der sagt, wir wollen nicht in ein Gefängnis stecken. Ja. Ich weiß nicht, es ist halt schon so eine pauschale Kritik an den Bemühungen der Gesellschaft oder des Staates, sich auch kranken Leuten anzunehmen und zu gucken, dass es denen am besten geht. Also ich muss dazu sagen, dass ich schon den Eindruck habe, dass wir in einer Gesellschaft leben, heute vielleicht sogar noch stärker als damals, in der sehr pauschal mit psychisch Kranken in geschlossene Einrichtungen gespielt wird. Also natürlich nicht so, dass jemand sagt, ich muss dich jetzt zwangseinweisen. Also das gibt's natürlich auch, aber das sind andere Voraussetzungen, als jetzt in diesem Film dargestellt wird. Das macht sie ja auch nicht, aber es ist schon so, dass du einen starken Pauschalisierungsgedanken für eben diese Behandlungsmethode hast. Du sagst, okay, dann hast du hier erstmal 3 Monate geschlossene und dann gucken wir weiter. Und in der geschlossenen hast du auch heute noch das Problem, dass du manchmal problematischer rauskommst, als du reingekommen bist. Das ist es wirklich so. Ich kann natürlich nur mit anekdotischer Evidenz dienen, aber und nur das Beispiel aus Deutschland bringen und nur was ich aus dem persönlichen Umfeld kenne. Ja. Deswegen ist es schwierig, das so zu generalisieren. Aber was ich so die Erfahrung gemacht habe, gerade mit Schizophrenie-Erkrankungen, und das, was sie hat, wird ja auch irgendwie als eine Art von Schizophrenie offensichtlich verkauft. Ja, sie sagen es absichtlich nicht und ich finde es sehr gut, dass sie das nicht sagen, aber ja. Meine Erfahrungen damit sind eher, dass sich sehr viel darum bemüht wird, von staatlicher Seite, welche Alternativen haben wir, welche Möglichkeiten gibt es, Leuten zu helfen. Und ich kenne einige Fälle von Angehörigen von Schizophrenen oder von Schizophrenen selbst, bei denen dass die Mechanismen halt nicht so waren, wie sie in dem Film dargestellt werden, sondern wo wirklich geguckt wurde, okay, wir haben diese Alternative, wir haben diese Alternative, wir haben diese Alternative und den Erkrankten auch mit einbezogen, das familiäre Umfeld mit einbezogen und wo sehr sensibel darauf geachtet wurde, ist heute mit Sicherheit auch anders und besser als in den frühen 90ern. Ja. Aber es ist für mich ein Grund, immer so sehr kritisch auf so Pauschalisierungen zu schauen, wenn so pauschal gehetzt wird gegen den bösen Staat, der Familien auseinanderreißt und Leute wegsperrt, weil er nicht mit ihnen umgehen kann. Ist richtig. Ja, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe natürlich jetzt, was Schizophrene betrifft, tatsächlich keine persönlichen Anekdoten, also die ich wirklich aus erster Hand oder so hätte. Da habe ich eher in anderen Krankheitsbildern irgendwie so ein paar Sachen im Kopf. Und bei mir überwiegt ja schon so der Eindruck, dass versucht wird, das Geld eher zu sparen, was eben in Deutschland viel natürlich kaputt macht und das auch in die Richtung, naja, eben auch für die Pauschalisierung zuständig ist. Aber vielleicht bin ich auch einfach in den falschen Bereichen unterwegs. Ja, wir argumentieren hier beide mit anekdotischer Evidenz. Also, ja, ist richtig. Was glaubt ihr, wie ist das heutzutage, was für Erfahrungen habt ihr vielleicht damit gemacht? Wie wird mit Schizophrenie umgegangen von staatlichen Behörden? Wäre sehr spannend. Schreibt es uns in die Comments. Das interessiert mich total. Das ist auch ein spannendes Thema. Ja, oder wenn ihr es nicht in die Comments schreiben wollt, weil es zu persönlich ist, vielleicht auch per Mail und wir anonymisieren euch dann und vielleicht reden wir mal drüber. Ja, total gerne. Also, das wäre spannend, auf jeden Fall. Nun geht es in dem Film natürlich nicht nur um psychische Krankheit, sondern eben auch um die Liebesgeschichte, die dann entsteht. Ja. Zwischen June und Sam auf der einen Seite und zwischen Benny und Ruth auf der anderen Seite. Und es sind zwei schöne Liebesgeschichten, die dieser Film erzählt. Ganz wundervoll. Und tatsächlich war es das, was ich vom ersten Schauen nicht mehr so in Erinnerung habe, dass die Liebesgeschichte zwischen Benny und Ruth auch so ihre eigene Stärke hat und auch ihre eigene Tragik und wirklich schön, wenn auch mit deutlich weniger Leinwandzeit parallel erzählt wird zu der Liebesgeschichte von June und Sam. Ja. Aber eigentlich geht es in dem Film ja darum, das erfahren wir schon in den ersten Minuten, dass jemand wirklich, wirklich, wirklich 500 Meilen gehen würde. und zwar mit bestem schottischen Akzent. Dieser Song ist so großartig. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, habe ich so einen schrecklichen Ohrwurm davon. Ja. Und dieser Song passt so perfekt auf diese Eingangsszene mit dem Zug und wenn sie malt und dann und Sam sehen wir auch kurz. Und wir das Buch The Look of Buster Keaton gucken und wir sofort wissen, was wir zu erwarten haben. Das ist toll. Und dieser wunderschöne schottische Pop Songwriter-Song, der so eine ganz eigene Goofiness hat. Sind das Schotten? Sind das keine Iren? Schotten. Es sind Schotten? Die Proclaimers. Ich dachte, das sind Iren. Nein, das sind Schotten. Und die hatten auch tatsächlich, das war ihr großer Hit, ne? Mhm. Und auch wirklich dank dieses Films. Mhm. Es gibt eine ganz großartige Episode von Todd in the Shadows, der macht auf YouTube One Hit Wonderland, wo er sich mit One Hit Wondern auseinandersetzt. Und es gibt da eine Episode, einen 10 oder 15 Minuten zu den Proclaimers. Geil. Und dieses Lied ist nicht mein Musikgeschmack, aber das Lied ist einfach fantastisch, weil es so fucking eingängig ist. Und hast du dieses Musikvideo von damals mal angeschaut? Sie springen da so rum mit ihren überdimensionalen Brillen. Ne? Ja, und sie sehen echt, also so ein bisschen, ich weiß nicht, wie Cousins, ich weiß, keine Sie sind, glaube ich, Brüder. Ah, sie sind Brüder. Eineiige Zwillinge. Auf jeden Fall sehen sie so ein bisschen, ich weiß nicht, bucklige Verwandtschaft. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So ein bisschen verwachsen und ein bisschen verwachsen. Nein, aber die sind großartig und ich will überhaupt nichts Negatives sagen. Und die haben ewig Musik gemacht. Die haben danach auch noch ganz viele Alben rausgebracht. Die machen seit 1987 Musik. Das letzte Album ist von 2018. Und wenn sie eingeladen werden, müssen sie immer dieses Lied singen. Es ist wirklich ein bisschen tragisch, muss man mal sagen. Aber ich habe auch, es gab kein, ich habe mal so ein bisschen so quer gehört, da steht Diskografie dann. Ja. Und bei Todd in the Shadows werden auch ein paar Sachen gezeigt. Und das ist so sehr speziell. Es ist halt sehr schottische Musik. Okay. Zwei schottische Nerds mit Gitarre, die irgendwie Pop machen. Okay. Aber I'm Gonna Be 500 Miles ist einfach mal ein Hit. Und er bleibt hängen und du wirst ihn nicht los. Und er leitet diesen Film so wundervoll ein. Okay, Plor. Und bitte. Nein. Ich werde es nicht singen. I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Na, na, na, na, na, na, na, na. Sehr schön. Ah, Ja, man hat sofort gute Laune. Ja, definitiv. Der Film fängt so an, dass man sofort gute Laune hat und man sieht dann irgendwie, wie sie malt und man hat sofort da einen künstlerischen Eindruck und man sieht Sam und so weiter. Also es ist auch einfach ein Feel-Good-Movie. Es ist einfach wirklich. Von Anfang bis Ende. Es ist eine 90er-Jahre-Rom-Com, aber eher so aus dem nicht so ganz krassen Hollywood-Bereich. Es ist weniger Pretty Woman und mehr. Ja, es ist jetzt auch nicht kein krasser Independent-Film, aber er hat was Kauziges an sich und deswegen funktioniert er auch als Feel-Good-Movie ohne zu sehr nach Standard generischer Rom-Com. Und das finde ich halt, jetzt beim nochmal gucken, ist mir das eben aufgefallen. Ich habe vorher diese Kontexte nicht so, ich habe Filme nicht so kontextualisiert mit anderen Filmen und mit Kultur und so weiter. Und ich finde, dieser Film schafft es, mit seiner Quirkiness, mit seiner Verschrobenheit, sich sehr stark abzusetzen von all den anderen Filmen, die in diesem Genre gemacht wurden. Also mein Eindruck. Und vielleicht ist es auch nur die rosa-rote Brille, aber ich finde, dieser Film macht so viele Sachen so gut, so viel besser als so manche andere Rom-Com, die ich auch toll finde, die aber irgendwie so generisch wirkt, und das tut dieser Film eben nicht. Ich würde sagen, es ist ein bisschen die rosa-rote Brille. Oh Mann. Es gibt ja durchaus dieses Genre der Feel-Good-Rom-Com mit kauzigen Elementen. Egal, ob die Protagonisten oder Protagonistinnen die kauzigen Personen sind oder die Nebencharaktere. Aber davon gibt es schon sehr viele, nicht nur in den 90ern, aber auch sogar schon in den 80ern. Und dann Anfang des 21. Jahrhunderts haben die dann nochmal so ein kleines Revival erlebt. Generisch würde ich nicht sagen, das wäre wirklich viel zu hart. Ja. Aber es ist jetzt auch kein einzigartiger Film für mich. Es ist, ich seh ihn irgendwie in so einem Genre stehen, wo es einige Filme gibt, die ich auch sehr mag. Mhm. Und er gehört auch definitiv zu den guten Filmen in diesem Genre. Ich würde ihm keine Einzigartigkeit attestieren, aber ich glaube dir sofort, dass du ihm eine Einzigartigkeit gibst, allein schon, weil der natürlich ganz viele Dinge hat, die du toll findest. Und das ist natürlich wahrscheinlich vor allem in dieser Person, Sam, zu finden. Vielleicht muss ich mal ausholen. Ich war 15. Ich weiß nicht, wie das in die Zeit reinpasst. Wie alt war ich, als der rausgekommen ist? 93 ist er rausgekommen. Das heißt, ich war da gerade 10. Das heißt, ich habe 5 Jahre zu spät diesen Film gesehen. Nicht im Fernsehen dann, das ist, ne? Also weil du 10er warst du nicht in so einem Film im Kino, und dann macht es Sinn, dass der, wenn der das zum ersten Mal... Bist ganz schlecht am Mikroplor. Du wuselst die ganze Zeit rum, um deinen Tee hinzukriegen. Ich brauche Zucker. Ja, dann also... Koffein. Dann trink mal kurz. So, und jetzt dein Kommentar. Wahrscheinlich, macht total Sinn, ne? Also ich habe auch ganz viele Filme aus der Zeit, die mich als Jugendlicher beeinflusst haben, die Anfang 90er im Kino liefen. Ja. Und dann einfach 3 Jahre später TV-Auswertung. Und ja, ich habe ihn auf VHS gesehen, weil die Geschichte ist so, ich habe mit 13, 14, 15 angefangen, Hut zu tragen. Mhm. Und zwar immer Hut, also wirklich so dauerhaft Hut zu tragen, dass das sehr auffällig wurde für mein Umfeld. Und irgendwann mal jemand sagte, ah ja, du hast bestimmt Benny und June gesehen. Und ich dachte, Benny und June? Keine Ahnung, sag mal. Und dann fiel der Person alles aus dem Gesicht. Wie, du hast Benny und June nicht gesehen? Weil ich habe dann noch dazu weißes Hemd getragen, Hosenträger. Okay. Weißt du, so ich habe mich in diese Richtung entwickelt, die dann irgendwo alle gedacht haben, ach, das ist doch Sam. Aber nur, weil sie Buster Keaton nicht kannten, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich hatte das halt irgendwie eher so aus eben genau dieser Richtung, Chaplin mehr als Buster Keaton, weil Buster Keaton habe ich ein bisschen später erst richtig ausführlich kennengelernt. Aber dann kam halt diese Empfehlung, diese Filmempfehlung, und ich habe den damals dann gesehen und habe am Bildschirm geklebt. Also richtig geklebt. Und ich war von der Figur Sam so wahnsinnig beeindruckt und beeinflusst für den Rest meines Lebens. Aber es ist cool, dass diese Figur offensichtlich dann nicht deine Liebe zu Buster Keaton und Charlie Chaplin und so geweckt hat, sondern dass du die schon vorher hattest. Ja, das war alles vorher. Das kam alles. Ich bin meinem Papa wahnsinnig dankbar, dass er mir so wahnsinnig früh so Buster Keaton und Charlie Chaplin, vornehmlich Chaplin und und Life of Brian und so. Okay, das ist aber einige Zeit später. Aber dieses ganze Slapstick-Zeug einfach, ja, ja. Das lässt sich so unter der Klammer Slapstick irgendwie vereinen. Und das hat mein Papa mir gezeigt und ich war hin und weg und ich fand es so großartig. Und dann kam auch noch dieser Film, der für mich die Verbindung zur Moderne, zur damaligen Moderne gegeben hat. Weißt du, so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich bin nicht nur anachronistisch, sondern es gibt Leute, die das auch mögen und ich bin nicht der Einzige, der irgendwie so ein Gefühl dafür hat, dass das irgendwie geil ist und dass es cool ist und dann auch noch dieser Stock und ich musste unbedingt diesen Stock haben, der sich so beweglich, den man da so, den Chaplin hatte und den auch Sam in diesem Film hat. Und irgendwie war er modisch für mich ein Vorbild, er war von der Figur, von der Verschrobenheit ein Vorbild und ich glaube, ich war einfach absichtlich noch verschrobener, als ich sowieso schon war. Einfach Sam. Nur deswegen. Gespielt von Johnny Depp, der in das Leben von Benny und June trifft. Und zwar, weil er beim Poker gewonnen wird, beziehungsweise er verloren wird. Und June so spielt toll. Poker in der Pokerrunde, in der sonst Benny immer spielt. Und Benny gewinnt auch eigentlich immer. Benny zieht immer irgendwelche Sachen ab, die dann June zu Hause benutzt. Zum Beispiel den Schnorchel. Schöne Szene. Ganz, ganz toll. Ich setze einen Schnorchel. Schnitz, sie hat einen Schnorchel. Schnorchel an. Aber dann spielt June. Und der eigentlich immer verliert beim Poker, sagt dann, okay, sie setzen immer Sachen, irgendwelche komischen Sachen. Ich setze eine Autoreparatur, ich setze sauber machen und so. Du musst mein Haus streichen. Genau, solche Sachen. Ich setze meinen Cousin. Wenn ich gewinne, musst du dich um meinen Cousin kümmern, der mir tierisch auf die Nerven geht. Er hat davon vorher erzählt, dass er nicht mal lesen und schreiben kann und dass er ihn tierisch auf den Zeiger geht, weil er irgendwie ständig alte Filme guckt. Für mich als 15-Jähriger total sofort. Ich musste ihn noch nicht mal sehen. Da war schon meine Identifikationsfigur aus laut dieser Beschreibung. Und June sieht ihn auch ganz kurz, als sie zu dem Haus von dem Freund fahren, auf dem Baum sitzen. Stimmt, da haben wir ihn schon mal gesehen, ja. Und genau, sie verliert dann, weil sie verliert mit einem Flush gegen Full House, was echt hart ist. Was echt hart ist. Was ich als Pokerspieler sagen kann. Das tut weh. Und dann zieht Sam. Nach einigem Streit zieht dann Sam ein. Sam zieht bei ihnen ein und sie findet das erstmal nicht so geil, weil er macht die Musik zu laut. Und da müssen wir gleich noch zu kommen. Moment, wir überspringen zu viel. Es gibt einfach zu viele tolle Sachen. Diese Folge wird mindestens 5 Stunden. Wir gehen chronologisch vor. Okay. Hau rein. Nein, wie lernen wir Sam kennen? Der spielt mit den Radkappen von dem Typen rum und balanciert diese Radkappe drehend auf dem Zeigefinger, wirft sie hoch und die kommt halt nicht wieder runter. Und das ist so eine tolle Szene. Sam ist die Verkörperung von diesem klassischen Stummfilm-Slapstick. Er macht das ständig zwischendurch. Und er macht es irgendwie zwischen bewusst und unbewusst. Es gibt immer diesen Moment, wo man denkt, okay, jetzt brauche ich ein bisschen Suspension auf Display. weil er macht einfach mal eine klassische Slapstick-Nummer mit dem Hut und es sind ganz viele Momente, wo klar ist, was er hier macht. Er jongliert mit dem Hut und spielt ganz toll, wie der Hut ihm wegfliegt. Ja. Und dann gibt es diese eine Sekunde, wo der Hut wirklich wegfliegt. Ja. Und es ganz klar ist, er hat da hier nichts präpariert, weil sie sind mitten im Park. Ja, ja. Und plötzlich ist die Realität ganz kurz aus den Angeln gehoben. Aber es ist wunderschön. Es ist schön. Ich finde es ganz, ganz toll, weil das seine Perspektive und ihre Perspektive. Ihre Perspektive habe ich da vor allem gesehen. Ja, stimmt. Vor allem ihre Perspektive irgendwie so erzählt und ihre Weltsicht und aber auch seine Weltsicht. Man muss es schon sagen. Und es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, plötzlich im Märchen oder in einer Fantasy-Geschichte zu sein, sondern es sind wirklich nur so ganz kurze Sekunden, wo das passiert. Aber es ist immer schön, weil es irgendwie auch zu diesem Setting passt, in dem er sich bewegt. Absolut. Und wenn du schon diese Sache im Park ansprichst, das ist ja so eine ganz, ganz klassische Straßenshow, im Grunde so ein Straßenclown, der sein Zeug macht. Wo auch wiederum ich andocken konnte, weil ich mit 12 schon angefangen habe, auf der Straße zu stehen und zu jonglieren und irgendwie Leute zu unterhalten und so Straßenshows zu spielen. Und es war einfach so großartig zu sehen, so eine Identifikationsfigur zu haben in einem Film. Wie viel Geld verdient man als 12-Jähriger, indem man sowas macht auf der Straße? Nicht so viel, wie man das gerne hätte. Also es gibt natürlich ganz viele Leute, die dann da stehen und sagen, oh, wie süß, hier, komm, gib ihm mal so, aber gib ihm mal 10 Cent, weißt du. Ah, so. Ja, ja, okay. Und dann lernt man ganz schnell zu sagen, waren ja auch noch Pfennig, als ich angefangen habe, glaube ich. Ein paar Pfennig und dann man so ein Kleingeld hoch und sagt, ich will davon leben und nicht telefonieren. Und dieser Joke kommt heute überhaupt nicht mehr. Es gibt einfach keine Telefonzellen mehr, in die man das Geld reinstecken könnte. Ich finde Straßenkünstler immer toll. Also ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwo so einen richtigen, ehrlichen Straßenkünstler sehe, weil jemand merkt, einfach sein Herz hängt daran und er macht das für ein paar Pfennige. Das ist auch wirklich toll. Und das, aber irgendwann, wenn man das lange macht, ich habe dann am Ende nur noch einmal im Jahr auf Rügen in Binz gespielt und da habe ich 100 Euro in einer Show gemacht. Das ist schon krass. Wow, okay. Das war dann schon viel. Ja. Es war natürlich ein Urlaubsort. Das würde ich dann in, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo in Berlin auf dem Kudamm stehe, dann hast du keine Chance. Weil alle rennen dann dir vorbei. Yeah. Aber im Urlaubsort, wo alle einfach nur unterhalten werden wollen und es eigentlich so ruhig ist, dass du schon denkst, oh Gott, hoffentlich passiert mal was. Und wie lange hast du das dann gemacht? Also wenn du sagst, du hast 100 Euro verdient, das war ja... Also in einer Show. Eine Show hat ungefähr halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Wow. Und dann habe ich zwei, maximal drei Shows am Abend gemacht, weil die Leute nur in einem bestimmten Zeitfenster so zu haben waren quasi. Ja. So nach drei Shows war es schon so spät, dass dann die Leute zu alkoholisiert waren, dass es wirklich sinnvoll war. Aber das war ziemlich cool. Ich habe da Urlaub gemacht und mir den Urlaub verdient und dann noch ein bisschen dazu. Krass. Das war schon cool. Habe ich irgendwann aufgehört. Ja, das war irgendwann ist das Straßenkünstlerleben dann doch, vor allem, weil du dann irgendwann Leute hast, die dann kommen und das nur hauptberuflich machen, ja, die davon leben müssen und die ganz bitter schlecht mit anderen Leuten umgehen, weil die so einen Ellenbogen, so ein kapitalistisches System für sich daraus gemacht. Das hier ist meine Straße. Genau. Hier trittst du nicht auf. Ganz genau. Krass. Ganz genau so. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Ja, nee, natürlich. Und dann willst du da irgendwann nicht mehr mit den ganzen Leuten irgendwie kämpfen um irgendwelche Plätze, wo man besonders gut spielen kann. Das Tolle an Sam ist natürlich, dass er sich überhaupt keine Gedanken um das Geld oder um die Show macht. Er macht das einfach, weil es ihm Spaß macht. Er denkt auch gar nicht an das Publikum. Es passiert dann einfach. Das Publikum schön. Sammelt sich dann plötzlich um ihn in dieser Parkszene, die ja wirklich so eine zentrale Szene ist, wo Benny eigentlich wütend ist und auch irgendwie nicht so glücklich wie June und Sam sich anfreunden. Ja. Und dann schafft es aber Sam, ihn aufzulockern, indem er diese Show abzieht und zuerst seinen Hut fallen lässt. Und dann dem Hut hinterherläuft und den immer wieder wegschießt und dann ein bisschen mit dem Hut jongliert und dann schließlich mit Benny so einen Tanz aufführt, wo er macht, als würde er an Benny festhängen und sich versucht zu lösen. Und es ist übrigens auch toll von dem Benny-Darsteller gespielt, wie er dann auflockert und wie er dann das einfach genießt und einfach auch schön findet, wie da mit ihm gespielt wird. Überhaupt sowohl Benny als auch June, dieses Leuchten in den Augen, was plötzlich kommt, so nach dem Motto, wow, da steckt was in diesem Typen, was wir gar nicht erwartet haben, was so ganz krass ist, weswegen ja Benny dann sofort darauf springt und sagt, da müssen wir was draus machen, da muss, ich muss Sam irgendwie eine Agentur vermitteln, damit der irgendwie Land ab, irgendwie Leute entertaint, weil das ist für ihn, für Benny, der einen ganz normalen Job hat, den er nicht immer mag, das Gefühl von Freiheit. Ja. Ja. Was auch ein bisschen trügerisch ist, was auch ein kleines bisschen durchklingt, was für mich noch ein bisschen besser durchklingen könnte, dass das eine Romantisierung von diesem Job ist, der natürlich eigentlich gar nicht funktioniert. Also diese Romantisierung funktioniert so nicht. Es ist ja auch einfach nicht Sams Job. Genau. Sam ist ja wirklich nur, Sam hat wirklich tatsächlich gar kein Ziel. Sam hängt ja tatsächlich auch ganz viel rum. Deswegen ist sein Cousin. Ist auch so genervt von ihm, weil er hängt halt wirklich drum und guckt diese alten Filme und liest ein bisschen und ab und zu einfach so, wenn es sich ergibt im Alltag, lässt er halt mal Brötchen tanzen. Das ist übrigens eine alte Nummer von Chaplin ist. Ne? Ja, das ist aus jetzt habe ich den Namen des. Oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, jetzt das weiß ich. Goldrausch heißt der Film. Und Johnny Depp hat das alles selbst gemacht, ne? Ja, sowohl die Stunts in dem Park als auch dieses Brötchen-Dings, natürlich, man sieht ihn das machen, aber er hat ganz viele, ganz tolle Sachen selbst einfach, gab kein Stuntman dafür. Das ist total schön, weil es ist, also ich könnte es nicht. Ich weiß, du kannst es, weil ich habe schon gesehen, die, so eine Hutnummer hattest du auch. Genau, ja. Und ist auch klassisch. Es ist unglaublich viel Körperbeherrschung notwendig, um sowas zu machen. Ich weiß es einfach, weil wenn ich mal versucht habe, sowas auch zu machen, habe ich gesehen, wie schwer es ist, diese kleinen Bewegungen zu machen, die diesen großen Effekt haben, ohne dass die kleine Bewegung auffällt. Ja. Und es ist, ich finde es total beeindruckend, wie Leute so gut mit ihrem Körper umgehen können, dass sie sowas aus dem Hut zaubern. Ja, ich bin wahnsinnig beeindruckt, auch damals eben gewesen von Johnny Depp. Und ich hab daraufhin tatsächlich auch Salto geübt und so. Ne? Das war... Bevor ich auf die Artistenschule gegangen bin, da habe ich dann angefangen, weil er das in der Szene im Park macht, so Salto vorwärts. Er landet zwar nicht wieder auf den Beinen, sondern eher auf dem Arsch, aber das ist Programm. Programm, das gehört ja dazu. Und das habe ich gnadenlos geübt. Ja. Das ist einfach ganz tolle Szene. Dieser Sam will ja eigentlich kein Künstler werden. Dieser Sam will ja eigentlich in der Videothek arbeiten, ne? Beziehungsweise ist das der Job, den er dann für sich rausholt. Was ich ganz toll finde, weil auf dem Schild, was er rausholt, steht Help Wanted. Und er geht rein und sagt, I wanna help. Was ein schönes, kurzes, weiß ich nicht. Ja. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Und, und dann kann er leider das gar nicht richtig ausfüllen, diese Application-Form, die er da bekommt. Und dann. Es ist ja auch tatsächlich, also dieser Sam ist... Genau, er hat es auch schwer, ne? Er ist kein kluger Mensch. Oder zumindest ist er kein gebildeter Mensch. Er kann nicht lesen und schreiben. Und er ist auch sehr naiv. Es stellt sich mir immer die Frage im Film, weil June wird ganz klar von Anfang an als psychisch krank erzählt. Ihre Pillen werden thematisiert. Es wird thematisiert, wie Benny mit der Frau vom Gesundheitsamt diskutiert darüber, ob sie jetzt in eine Einrichtung kommen soll. Mhm. Und Sam wird eher als sympathischer Sonderling erzählt. Soll er auch irgendeine psychische Auffälligkeit haben? Ich glaube, er soll eine haben. Aber sie wird überhaupt nicht ausdefiniert und er bleibt immer so in dieser Kauzrolle. Das fand ich tatsächlich ganz interessant, dass es diesen Kontrast gibt, dass sie auf der einen Seite die psychische Krankheit ganz klar erzählen und auf der anderen Seite dann so einen Kauz daneben stellen. Weil oft machen es die Filme entweder so, dass sie sagen, wir haben hier zwei psychische Kranke und das erzählen wir jetzt alles, das ist Teil unseres Dramas. Mhm. Oder sie sagen, wir haben hier zwei Menschen, die als lustige Kauz rüberkommen und das Publikum soll die einfach sympathisch finden und niemand soll drüber nachdenken, ob die vielleicht irgendeine Krankheit haben und vielleicht Hilfe bräuchten, vielleicht Tabletten nehmen sollten, vielleicht eine Therapie machen sollten oder so. Ja. Und der Film macht einfach mal beides. Mhm. Das ist toll, oder? Das ist ganz interessant als Kontrast. Sieht man sonst eher nicht. Weil das ja auch die Frage aufwirft, wie wichtig ist es, etwas zu definieren als solches? Ja. Wollen wir Sam definieren als psychisch krank? Hätten wir sie als psychisch krank definieren müssen? Wahrscheinlich schon, weil sie den Verkehr zwischendurch einfach mal mit einer Tischtenniskelle regelt und durchaus gefährliche Situationen herbeiführt. Aber solange solche Sachen nicht passieren, wie wichtig ist es, sowas zu definieren und zu kategorieren, Schublade aufzumachen, jemanden reinzustecken, wieder zuzumachen? Das ist ja tatsächlich was sich in unserer Gesellschaft im Vergleich zu den frühen 90ern sehr verbessert hat, dass jetzt oft von Spektrum die Rede ist, dass man nicht einfach nur sagt, der ist Autist, der ist, wahrscheinlich wäre das, was Johnny Depp verkörpert, könnte man als autistisch bezeichnen, vielleicht. Weiß ich nicht so irgendwie genau. Irgendwie auf dem Spektrum eventuell. Ja. Und da wird heute ja deutlich sensibler auch damit umgegangen und geguckt, wie hoch ist der Leidensdruck von den Menschen, wo brauchen sie Hilfe und wir müssen vielleicht gar nicht sagen, der kriegt jetzt das Label Autist mit Aufmerksamkeitsdefizit oder so. Wobei man natürlich sagen muss, dass so ein Label für viele Betroffene trotzdem gut ist. Ja, definitiv. Du hast das Gefühl, okay, es gibt einen Namen für das, was ich habe und ich bin nicht allein. Das löst sehr viel, das macht sehr viel besser. Aber das, was du sagst, dass man eher eine Spektrumsdiagnose stellt, als ein du bist jetzt das und du gehörst jetzt genau da rein und so sind alle deiner Sorte, das funktioniert ja nicht. Und das wurde damals eher gemacht als heute. Ja. Und das ist schon wirklich ein Fortschritt. Ja, und können wir schon, also ich weiß nicht, willst du mal weitermachen? Ich glaube, du springst jetzt wieder zum Anfang zurück, deswegen frage ich so, können wir, machen wir, wo sind wir? Wir gehen dort weiter, wo du vorhin schon hin wolltest. Musik. Die Musik ist zu laut. Ja. Sam ist das erste Mal länger da und aus ihrer Perspektive schwebt er in der Küche rum. durchs Fenster. Sie guckt ja. von außen ins Haus rein durchs Fenster und er schwebt da in der Gegend rum und macht irgendwas. Musik ist laut. Das mit lauten Geräuschen kann sie anscheinend nicht so gut. Sie geht rein. Er ist auf so einem Rollsofa und putzt einfach in der Küche rum. Die Ecken oben in der Decke, überall, wo es eigentlich... Er räumt auf. Und dann rennt sie zu dem Radio, was viel zu laut ist, zieht den Stecker und guckt ihn ganz entgeistert an und ein bisschen verängstigt fast und geht raus. Schnitt. Der Bruder kommt nach Hause, Sam ist nicht mehr da. Und sie sitzt völlig überfordert am Küchentisch und sagt, ich wollte ihn nicht rauswerfen. Ich glaube, er wollte es nicht. Und Benny fürchtet natürlich das Schlimmste. Was wollte er nicht? Was hat er getan? Er hat das ganze Haus geputzt. Und dann gibt es auch diesen schönen Blick von Benny, der einmal rumwandert und feststellt, es sieht verdammt ordentlich aus und sauber. Und dafür hast du ihn rausgeworfen? Und es ist sehr schön. Und dann gucken sie und Sam sitzt auf dem Briefkasten und Benny sagt, naja, sollst du ihn vielleicht wieder reinholen, sonst klebt ihm jemand eine Briefmarke auf die Stirn und schickt ihn nach Guam. Und es ist wirklich schön. Und er hat so ein kleines Wiedergutmachungsgeschenk, Jack in the Box. Er sollte eigentlich nur trockene Blumen hinlegen. Ja. Das war im ursprünglichen Skript so. Und dann haben sie im letzten Moment diese Jack in the Box, was ganz, ganz toll ist. Ja. Was ja, eine ganz tolle Szene mit sich bringt. Und dann geht es auch ziemlich schnell mit der Anfreundung. Ne? Sie sagt dann auch zu Benny, dass sie will, dass er ihre neue Smail wird. Das war die, die sie als letztes vertrieben hat. Ich habe ein Zitat, das war eine der ersten Zitate, die ich aus diesem Film wirklich immer konnte, war When a ship runs ashore, the sea has spoken. Ja. Wir haben ein Sprichwort in Irland. Ja, und mit diesen Worten rennt sie am Anfang des Films raus und sagt, es geht nicht mehr, ich kann mit dieser Frau nicht mehr arbeiten. Es gibt offensichtlich eine Geschichte von Haushaltshilfen, die June wegen ihrer Krankheit vertrieben hat. Ja. Oder auch einfach wegen ihrer Exzentrik, die gar nichts mit ihrer Krankheit zu tun hat. Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls heißt diese Frau, ist Fräulein Smail. Miss Smail. Und seitdem heißt jede Haushaltshilfe, die sie vielleicht kriegen könnten, Smail. Ja. Find a new Smail. Ja, und das finden sie mit Sam im Grunde. Ja, sie und es wird dann ja auch so eine Gegenseitigkeit, weil sie hilft ihm dann auch beim Briefschreiben. Einen sehr eloquenten Brief und er sitzt da und sagt, habe ich das geschrieben? Ich wusste gar nicht, dass ich so gut schreiben kann. Ja. Und das ist dann auch der Moment, wo sich die zweite Romanze entwickelt zwischen Ruth und Benny. Arbeitet in einem Café und das ist eigentlich, wenn Benny, Sam und June zum ersten Mal allein unterwegs sind, sind sie in diesem Café und dann zieht halt Sam so ein Programm ab mit den tanzenden Brötchen, macht irgendwelchen Quatsch. Und Ruth ist total genervt davon und sagt, ey, wirklich, ich muss hier arbeiten, ich habe keine Zeit für so was. Und dann fängt Sam an, einen Film zu zitieren, in dem sie mitgespielt hat. Und zwar 1:1. Er kennt den gesamten Dialog und ist total beeindruckt von ihr, weil sie vor Jahren es in Hollywood versucht hat, was nicht geklappt hat. Und ja. sie hat in einem furchtbar albernen Horrorschinken mitgespielt. Und Sam liebt diesen Film, wahrscheinlich, weil er jeden Film liebt. Ja. Und steht dann mit strahlenden Augen vor ihr und rezitiert diesen Film. Und sie ist total angetan, weil das natürlich so ein Rückgriff in ihre Vergangenheit ist. Ja. Und dadurch wird sie ein Teil dieser kleinen Gruppe. Und es entwickelt sich sehr schnell eine Romanze zwischen Ruth und Benny, die auch sehr süß erzählt wird, weil die beide, sie haben beide ihre Probleme und sie sind beide so ein bisschen verklemmt. Und es gibt diesen schönen Are You Married-Moment zwischen den beiden, wo klar ist, dass sie diese Annäherung sehr vorsichtig vonstatten geht. Ja, ist übrigens eine ganz tolle Szene, ne? Weil sie ihn quasi mit in die Wohnung er kommt noch mit rein. Aber auch nur so halb, weiß nicht genau, und läuft dann nervös, völlig übergriffig in ihrer Wohnung rum, geht nach hinten, guckt durch die Küche, setzt sich mal auf ihr Bett und. Aber nicht übergriffig, sondern einfach nur hilflos. Ja, völlig hilflos. Und er weiß nicht, was er machen soll mit sich. Und sie sitzt da und sagt dann irgendwann, komm, setz dich. You're making me nervous. Ich halte es nicht aus. Ganz toll. Und dann setzt er sich hin, will seine Füße auf den Tisch hauen, stellt im nächsten Moment fest, ach nee, das ist vielleicht keine gute Idee, setzt sie wieder runter. Es ist so richtig schön inszeniert. Ja. Ganz, ganz toll. Und dann geht er aber schnell wieder, weil einfach beide zu überfordert sind. Ja. Und genau, und dann, das ist auch der Abend, an dem die Freundschaft zwischen Chun und Sam zu einer Romanze entwickelt, wo sie sich beim gemeinsamen Malen küssen und er noch einen Luftballon aufbläst. Das ist das erste Mal, wo ich hingeschrieben habe, Gott, Ausrufezeichen, ist dieser Film brav. Weil es alles so dieser Feel-Good-Moment ist. Ja. Wir haben hier zwei Leute, die es schwer hatten und die finden sich und jeder kriegt seine Romanze ab und es bleibt dann auch auf diesem Level. Ne? Es bleibt in diesem Feel-Good-Moment, auch wenn es kleine Konflikte gibt, zum Beispiel, dass Ruth von Benny mehr will und sie sitzen dann im Auto und sie will ihn eigentlich reinbeten und er fängt dann an rumzustammeln, dass sein Leben so kompliziert ist und sie sagt, naja, ey, ich wollte dich nur reinbitten auf ein Bier oder auf einen Kaffee. Und dann ist sie ziemlich sauer, weil er so eine Geschichte draus gemacht hat. Aber das ist der große Konflikt erstmal. Ja, das ist kein also krasser. Also diese Romanze ist irgendwie so, ja, es ist sehr brav, seicht. Genau. Ja, und es ja. bleibt auf diesem seichten Level. Und es ist ja auch irgendwie okay. Ich meine, der Film will ja auch nichts anderes sein. Ich finde es schwierig, das diesem Film vorzuwerfen, weil der Film ist genau das, was er sein will. Aber es piekst dann natürlich immer so ein bisschen, wenn man denkt, ja, so eine Geschichte von einer psychisch Kranken mit einem Kauz und mit ihrem Bruder und Probleme mit Beziehungen, das kann man auch einfach schärfer und würziger erzählen. Ja. Da kann man ein bisschen mehr Konflikt reinbringen. Da kann man auch ein bisschen mehr reflektieren. Und das passiert nicht, weil der Film so in seinen Schwelgen vertieft ist, dass alles so schön ist. Ja, aber ich komme halt im Gegensatz zu dir, ich komme nicht dazu, darüber nachzudenken, ob mir das jetzt zu viel oder zu wenig ist oder ob ich irgendwie mehr gewünscht hätte oder ob das Drama zu groß oder zu klein ist. Also zu groß sowieso nicht, aber es ist einfach, man schwimmt mit ihm mit dem Film. Es ist einfach, du wehrst dich überhaupt nicht und denkst dir die ganze Zeit, ach wie schön. Aha. Und dann nachher hat man Diabetes. Einfach zu viel Zucker. Oh Mann. Ja, und das ist, sie ist natürlich erstmal beleidigt und das Auto hat nicht mehr funktioniert. Das heißt, es ist jetzt bei Benny in der Werkstatt und wir wissen, naja, dadurch, dass das Auto jetzt bei ihm in der Werkstatt ist, müssen die sich wieder treffen. Aber es gibt dann halt eben die Szenen ohne sie, wo sie einfach deprimiert sind, dass Ruthie nicht dabei ist. Ja, da gibt es auch diese Parkszene. Deswegen kommt es eigentlich zu dieser Parkszene, weil sie fragen, wo ist Ruth? Und Benny sagt, keine Zeit. Und dann merkt er, es ist schlecht gelaunt deswegen. Ja. Und dann geht Sam da eigentlich total süß drauf ein, indem er diesen Parkstunt macht, indem er mit dem Hut spielt und dann schließlich mit Benny spielt. Ja. Und dann gibt es irgendwann die zweite Szene, wo die beiden aneinander kommen und wirklich tatsächlich miteinander schlafen, ne? Ja. Also Sam und June. Und es ist auch tatsächlich so ein bisschen diese Naivität dann aufgebrochen, weil eigentlich sind die bis dahin sehr asexuelle Wesen. Ja. Das fand ich ganz schön, dass die beiden eine Sexszene kriegen, weil... Ja, das ist wichtig. Also ich fand es unglaublich wichtig. Weil sie sind halt in diesem zuckersüßen, kindlich naiven Setup und dann ist aber klar, hey, wir haben hier erwachsene Menschen vor uns. Ja. Und die haben natürlich auch körperliche Bedürfnisse. Und dann ist, ja, man muss das auch. Und der Song dazu. Ja. Have a little faith in me. Es ist dann haut es aber natürlich auch, ich meine, es ist keine Sexszene, es ist so eine klassische romantische. Ja. Und der Wind weht in die Vorhänge. Wir sehen nichts. Genau. Genau. Und das endet einem gleich nur damit, dass sie beide einander in den Armen liegen und sie dann in dem Moment, wo sie die Tür hört, von dass Benny nach Hause kommt, packt sie ihre Decke und sagt, ich muss gehen, sagt Benny erstmal nichts. Und sie sagen einander, dass sie einander lieben. Ja, ja. Was auch sehr schön, sehr, sehr schöne Szene ist. Und auch glaubwürdig. Ich finde die Beziehung zwischen den beiden ist total nachvollziehbar. Trotz aller Sentimentalität, trotz aller Zuckersüßheit, es ist eine total glaubwürdige Liebesgeschichte. Sowohl zwischen Benny und Sam als zwischen Sam und June, als auch zwischen Benny und Ruth. Ja. Ja. Diesen Namen, warum heißt dieser Film eigentlich nicht Sam und June? Jetzt mal ehrlich. Nein, weil es um die Geschwister geht. Ja. Ja, ich weiß. Es ist, ja. Ja, Benny und Sam wäre auch gegangen. Okay. June und Ruth hätte vielleicht nicht so gut funktioniert. Nee, eher nicht. Und dann gibt es eben diese ganz tolle Szene, wo er dann irgendwann Benny, wo sie Benny gestehen müssen, dass sie einander lieben. Und das ist auch ganz wundervoll gemacht, weil die sitzen zu dritt am Küchentisch und sie sagt irgendwann, du, Sam, wir müssen es ihm sagen. Und Sam sagt, Benny, you know, June and I, we are, you know, no. Und das, der Blick, den dann Benny drauf hat, dieses, was ihm aus dem Gesicht fällt und er dann einfach sich Sam greift und ihn rausschmeißt. Ja, also Benny richtig rastet komplett ausrastet und ihn rausschmeißt. Oh, es ist devastating. Ja, und dann gibt es natürlich den Streit zwischen June und Benny, weil June natürlich sagt, ich habe ihn gewonnen, du kannst ihn nicht rausschmeißen. Und er sagt, hier, guck, das die Broschüre für das Heim, in das ich reinstecken muss, weil so weit ist es gekommen. Und dann rasten halt alle einmal aus. Und das ist tatsächlich der Moment, also dieser Konflikt nicht mal so krass, aber dann, was dann natürlich danach im Bus passiert, ist der Moment, wo tatsächlich zum einzigen Mal, wirklich das einzige Mal in dem Film, dieses Feel-Good-Ding aufgebrochen wird. Ja. Und ja, eigentlich hat ja natürlich fast jeder Feel-Good-Film hat so einen Moment, wo das aufgebrochen wird. Ja. Und aber das ist gut und das braucht er auch. Und das macht er auch ganz gut. Dringend. Und es ist tatsächlich vor allem gut, weil in dem Moment ihre Erkrankung auch ernst genommen wird. Ja. Weil es funktioniert einfach nicht. Sie will mit Sam abhauen und sie sitzt in einem Bus und dann hat sie einfach mal einen psychotischen Anfall. Sie hört Stimmen und versucht sie zu übertönen irgendwie, indem sie selbst Geräusche macht. Und das irgendwie, müssen sie den Bus anhalten. Ein Trupp Pfleger kommt, um sie abzuholen, damit sie erstmal ruhig stellen. Und ist schon irgendwie. Und es ist tatsächlich das einzige Mal in dem Film, dass wir wirklich an jemanden sehen, wo man sagt, okay, da ist eine psychische Erkrankung mit Leidensdruck, wo wirklich Hilfe notwendig ist. Weil davor wird über ihre Krankheit geredet, aber das, was von ihr gezeigt wird, könnte man auch einfach als neurotisch, exzentrisch deuten. Ja, naja, wenn sie den Verkehr regelt mit ihren Tischtennisschläger. Ja, aber selbst das ist irgendwie so charming inszeniert, ne? Ja, charming inszeniert, aber wenn man sich die Ernsthaftigkeit der Situation einmal kurz vergegenwärtigt, was man ja durchaus kann als Zuschauer, dann macht der Film aber in dem Moment ja nicht. In dem Moment macht es nicht. Ist es irgendwie so lustig, okay, hey, guck mal hier, was Benny mit dieser Frau für Probleme hat, ist das nicht lustig, aber in dem Moment ist nichts lustig in dieser Szene, in der sie dann im Bus ausrastet, weil sie hat einfach mal einen Schub und sie wird dann auch eingewiesen. Ja. Und Benny kommt auch nicht an sie ran, Sam kommt nicht an sie ran. Und sie ist irgendwie einfach weggesperrt und das gibt dann eben diese Montage, wie das eben so im Film ist, wenn man erzählen will, dass Zeit vergeht und dass es allen schlecht geht, gibt es erstmal eine traurige Musik und Halleluja. Ist es nicht, aber das würde gut passen. Das würde passen, ist es aber nicht. Nee. Es ist was 90er-würdigeres. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Verdammt. Muss ich mal auf den Soundtrack gucken? Ja, aber es bewegt sich ganz klar in diesen Genre-Konventionen dabei. Also es gibt einfach diesen traurigen Moment. Es gibt einfach diesen Moment, wo ein Konflikt, der in diesem Fall kein Missverständnis ist, sondern einfach tatsächlich was real geschehen ist, was auch schon gut ist. Meistens sind in diesen Filmen ja so klassische Missverständnisse. Mhm, und das sackt auch jedes Mal. Genau. Aber in diesem Fall passt das wirklich sehr gut und Benny muss das wirklich sehr intensiv erstmal sacken lassen und verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Und Can't Find My Way Home? Joe Cocker? War es das? Joe Cocker, ja, bestimmt. Klingt auf jeden Fall in meinem Kopf nach Joe Cocker. Und Benny muss erstmal verarbeiten und läuft da zwischen Schienen rum, ganz romantische Bilder. Und Sam auch verarbeiten und so weiter. Und übrigens nochmal, weil mir das gerade eingefallen ist, die Verbindung zwischen Sam und June, wie ihre psychische Krankheit und seine eher nicht benannte psychische Besonderheit, sagen wir es so, wird mir am eindrücklichsten erzählt, wenn, nachdem er da im Park war, Benny duscht und gibt Sam Antworten auf seine Fragen. Sam fragt nämlich, sag mal, wenn außer dass sie ein bisschen psychisch krank sein scheint, wirkt sie ganz normal. Was ist denn mit ihr? Und er dann nicht wirklich eine gute Antwort drauf hat. Ja. Und er ihm sagt, ach nee, das sagt er ihm früher. Er sagt ihm, sie braucht ihre Routine. Unterbrich sie nicht oder sprich sie nicht an, wenn sie gerade malt oder sowas. und manchmal hört sie Stimmen. Und in dem Moment, wo er das sagt, hält sich das Gesicht von Johnny Depp so ein bisschen auf und hat einen Ansatz von, ach, das kenne ich. Ja, okay, habe ich gar nicht so gesehen, die Szene. Und dann sagt Benny, das gehört auch zum Krankheitsbild. Und dann fällt sein Gesicht wieder in sich zusammen. Oh, krank, verdammt, Mist. Ah, okay, das ist so ein Wiedererkennen, dass er vielleicht auch ähnliche Probleme hat. Genau, und das steht überhaupt nicht im Skript, aber Johnny Depp spielt das in dem Moment. Mhm. In einem kleinen Blick, und das erzählt mir so eine große Welt vom Charakter Sam. Und ich muss zugeben, dass mir das beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen ist, sondern beim dritten oder vierten Mal erst. Aber das war für mich so eine ganz tolle Stelle, wo ich das Gefühl hatte, Johnny Depp ist wirklich, auch als Schauspieler, der durchdringt alles, was er da tut, so, so stark und hat kommentiert so gut. Und subtil in seinem Spiel. Das fand ich ganz toll. Es gibt ja in den filmischen Tropes gibt es den Charakter des Manic Pixie Dream Girls. Das wird ganz oft in Feel-Good-Movies kritisiert, dass sie so eine Romanze erzählen, wo es einen Menschen gibt, der einen Mann, der irgendwie Probleme mit dem Leben hat und, keine Ahnung, Misserfolg mit den Nerven am Ende ist, dem es irgendwie schlecht geht. Ja. Und dann tritt eine Frau in sein Leben, die so seine absolute Traumfrau ist, die sehr manisch ist, sehr fröhlich, ein bisschen verzaubernd und in ihrer eigenen Welt schwelgt. Ich glaube, lass mich einmal kurz überlegen, das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich Garden State. Natalie Portman in Garden State ist sowas. Und das nennt man Manic Pixie Dream Girl. Okay. Und das sind immer Frauen. Das ist bei 1900 aber auch so, oder? Ja, naja, 1900 erzählt, ja, aber 1900 erzählt ja nicht so eine Liebesgeschichte, die so zentral wäre. Ja, okay. Und Ada hat ja auch einen eigenen Charakter. Ja. Das Problem bei den Manic Pixie Dream Girls ist halt, dass sie tatsächlich nur gestaltet sind, um den Mann, den männlichen Protagonisten aus ihrem Loch rauszuholen und sonst keine besonderen charakterlichen Eigenschaften haben. Okay. Ja, es ist tatsächlich auch so ein genau sexistisches Trope. Und Johnny Depp ist so ein bisschen ein Manic Pixie Dream Boy. Also so habe ich ihn ganz viel gelesen. Und zwar nicht im negativen Sinne, weil, wie gesagt, meistens ist es andersrum von der Konstellation. Aber er ist natürlich der dieses traumhafte Spiel macht. Ja. Und damit so ihre Schizophrenie, die Auflösung der Realität sowas Unheimliches ist und sowas Beängstigendes, verkehrt in was Verträumtes. Deswegen gibt es auch so diese Momente, wo wir ihn sehen durch ihre Augen. Mm. Und es ist halt einfach sowas Träumerisches. Am krassesten, genau, du hast die Küche genannt, am krassesten natürlich in dieser Schlussszene, wenn er am Dach vom Dach runterpendelt vor ihrem Fenster, wenn sie sich entscheiden muss, ob sie eine Einrichtung will oder wie so eine Vision, die eigentlich völlig irreal ist. Und das ist er ist so ein bisschen Manic Pixie Dream Boy. Okay. Also für mich war das auch so, dass er das ist, was ihre Schizophrenie auflockert, weil für sie ist, wie gesagt, der Realitätsverlust was Beängstigendes. Und hier haben wir jemanden, der ständig mit der Realität spielt, der die Realität auch irgendwie aus den Angeln hebt, wenn er den Hut aufheben will. Der Hut entwickelt ein Eigenleben und springt weg. Ja. Und plötzlich ist diese Realitätsaufhebung nichts Gruseliges mehr, sondern etwas Märchenhaftes, etwas Tolles, Romantisches. Ja. So habe ich ein bisschen seinen Charakter im großen Kontext gelesen. Ja, cool. Ja. Naja, und dann haben wir natürlich jetzt vor allem die Auflösung. Du sprichst ja jetzt schon an, dass er da vor dem Fenster rumschwebt. Benny geht irgendwann zusammen und sagt, komm, lass uns das Kriegsbeil begraben und uns eher darum kümmern, dass wir June da wieder rausholen. Ich will, dass sie ihr eigenes Leben führen kann und ihre eigenen Entscheidungen treffen und so. Und will sie dabei unterstützen, soweit es geht. Und da wird der Film vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Mhm. Ne? Also es ist, ich kann mir nicht vorstellen, also es kommt dann dazu, dass die beiden zusammenziehen am Ende, Sam und June. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Happy End so happy bleibt. Ne? Wahrscheinlich nicht. Ist schwierig. Aber das ist halt auch, ja, der Film will nicht, dass wir uns drüber Gedanken machen, was danach passiert. Es ist ein Happy End. In diesem Moment, wo sie sagt dann, sie ist ja tatsächlich nur so eine Lethargie versunken nach dem Streit und sagt dann, sie will eigentlich in die Einrichtung. Mm. Und dann sagt Benny, ach komm, lass uns nochmal versuchen. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht und so. Und dann Und diese, was ist sie eigentlich? Ist sie Psychologin? Diese Frau vom Gesundheitsamt oder von Psychiaterin? Psychiaterin. Ich denke. Die dann neben dran sagt, hey, ja, ich finde auch Einrichtung ist das Beste. Und Benny sagt, überlege es dir nochmal. Und sie ist halt so hin und her gerissen. Und dann kommt dieser große Moment, Johnny Depp, der das Haus hochgeklettert ist und dann am Fenster vorbeischwingt in Zeitlupe. Eine wirklich, wirklich schöne Szene. Ja. Total verträumt, total verkitscht. Ja. Aber das ist klar, der Film will uns das volle Happy End geben. Das ist ein Feel-Good-Movie. Und dann sagt sie, nein, ich will es allein versuchen. Ich will eine eigene Wohnung. Ja. Und er ist ihr Rettungsanker. Genau. Ja, sie glaubt ja auch die ganze Zeit nicht, dass er da ist, wirklich. Benny sagt ja, Sam ist da, ja, Sam genau. ist irgendwo im Gebäude und sie glaubt ihm halt nicht, weil sie glaubt, dass Benny nicht will, dass es ihr gut geht und sie will das und er will, dass sie niemanden hat, weil er ihre Krankheit braucht oder ne. Sie kann sich auch gar nicht vorstellen, dass Sam noch was von ihr will, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass er das gesehen hat und immer noch in sie verliebt ist. Sie denkt, sie hat ihn komplett verschreckt. Ja. Ja, aber genau. Womit der Film sein hoffnungsvolles Element voll ausspielt. Ne? So das, was ich am Anfang gesagt habe, so diese Hoffnung darauf, dass jeder noch so andere Mensch, anders im Sinne von der Norm abweichende Mensch oder jeder mit besonderen Ausgangslagen irgendwie seinen Deckel findet. Ja. Und da darf man vielleicht nicht zu viel an Realismus denken dann? Aber weiß ich nicht genau. Also es ist halt zuckersüß, es ist viel gut und ja, es ist natürlich auch eine schöne Botschaft. Ja. Und es ist, und Benny und Ruth vertragen sich dann auch irgendwie wieder und er bringt ihr noch Rosen und dann endet es damit, dass sie halt Grilled Cheese Sandwiches machen und das ist mit dem Bügeleisen. Mit dem Bügeleisen, ja. Das habe ich übrigens als Jugendlicher dann auch angefangen. Und funktioniert das? Funktioniert. Das funktioniert. Hattest du ein Dampfbügeleisen? Nein, ich hatte kein Dampfbügeleisen. Gut. Ja, ich bin ja nach Berlin gezogen, dann mit 16 und die erste eigene Wohnung ohne richtigen Grill, ohne richtigen Herd und so weiter. Da war das Bügeleisen tatsächlich auch sinnvoll. Ja. Im Zusammenhang. Ja. Seit Jahren kein Bügeleisen mehr benutzt. Oh. Wir sind ein bügeleisenfreier Haushalt. Also, das noch dazu zu sagen, es liegt nicht daran, dass Karen für mich bügelt. Das möchte ich betonen. Das wäre meine Frage gewesen als nächstes. Nein. Sie benutzt auch kein Bügeleisen. Doch, sie hat eins rausgeholt. Das letzte Mal, als wir ein Bügeleisen rausgeholt haben, waren um die selbst bemalten T-Shirts von Bela die Farbe fest zu bügeln. Ja. So, wir müssen zu unserer Top 3 kommen. Wir kriegen sie sonst nicht untergebracht. Wir hätten sie gleich am Anfang unterbringen können, theoretisch. Aber ich wollte es da nicht auseinanderreißen, weil wir so im Film drin waren. Und Top 3! Ja. Unsere Liste. Top 3 Filme, die dich am meisten beeinflusst haben. Und die dich am meisten beeinflusst haben. Und das ist in jedem Bereich zu sehen. Also es ist nicht nur filmisch beeinflusst, Filmgeschmack beeinflusst, sondern eben auch zum Beispiel Frauengeschmack oder Männergeschmack, je nachdem. Na? oder auch, weiß ich nicht, so philosophische Einflüsse. Ja. Ich bin sehr gespannt, was bei dir so rausgekommen ist. Ich bin nicht glücklich mit Männern. Mir fiel es echt schwer. Also Frauen-Männer-Geschmack habe ich beides nicht drin, weil ich auch tatsächlich nicht auf einen Film zeigen könnte. Hm. Nummer 3. Ich habe auch keine Honorable Mentions und ich habe lange gekämpft, um diese Liste zusammenzustellen. Okay. Meine Nummer 3 ist kein Film. Ah! Was? Meine Nummer 3 ist eine Episode der Sesamstraße. Du bist derjenige, der mich immer ermahnt, wenn es darum geht, dass in Top 3 Listen bitte die Filme sein sollen. Und dass wir uns um Filme drehen. Weil als ich Theater vorgeschlagen habe, hast du mich fast gekillt. Das musste ich einfach unterbringen. Ich muss auch dazu sagen, meine Top 3 ist sortiert nach dem Alter, wo ich die Dinger gesehen habe. Oh, okay. Und diese Folge der Sesamstraße habe ich... Ich habe lange gesucht, ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Okay. Und zwar ist es eine Episode der Sesamstraße, die ich wahrscheinlich gesehen habe, als ich 5 war. Okay. 4, weiß es nicht. Weil man halt Sesamstraße guckt, wo Samson und Tiffy beschließen, nichts zu tun. Und dann sitzen sie in diesem klassischen Sesamstraßen-Setup so auf ihren Hockern und überlegen, wie sie nichts tun können und kommen auf die Idee, Moment mal, wir machen doch gerade was, wir sitzen. dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Und dann sitzt sie ganz still da und dann sagt er, doch, du machst was, du hältst die Luft an. Und dann entspinnt sich ein philosophischer Dialog darum, ob man denn nichts tun kann. Geil. Ich glaube, das ist mein erster Kontakt mit der Philosophie. Und es hat mich damals sehr viel Kopfzerbrechen, mir damals sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Und wenn ich drüber nachdenke, bereitet es mir heute noch Kopfzerbrechen. Ja. Und ich habe wirklich lange als Kind über diese Episode nachgedacht und über das Phänomen des Nichtstun und das Phänomen des Nichts. Geil. Und das hat mich bis zum heutigen Tag begleitet. Darf ich mal sagen, das erklärt einiges, Flo. Okay. Damals wurde ein kleiner Philosoph geboren. Okay, Filme, die mich beeinflussen. Also das Problem ist, ich will Benny und June nicht in die Liste packen, aber die ist nun mal auf Platz 1. Ja, okay. Also mache ich eine Top 4. Mach eine Top 4, perfekt. Was ist dein, dein Platz 4? Mein Platz 4. Mein Platz 4 ist ich möchte auch Manche mögen es heiß nicht in diese Liste packen, weil den hatten wir ja auch schon hier. Und ich möchte auch American Beauty nicht in diese Liste packen, weil das hatten wir auch schon. Manche mögen es heiß ist auf jeden Fall volle Kanne, hat mich unglaublich beeinflusst. Wegen der, weiß nicht, der Filmgeschmack und die der okay. Humor und die Ästhetik und ja. Der, also boah, alles. Und was du gerade danach gesagt hast? American Beauty. American Beauty, ah ja. Allein der Satz, also natürlich ich als Philosophie, oh, ich fühle mich so hochtrabend und philosophisch. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Mm. Weißt du, allein dieser Satz ja. Für mich als Jugendlicher, oh ja, ja, gib mir mehr. Das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie hat dieser Film sehr viele... Ja, kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, aber alles nicht, weil das alles schon zur Sprache und wir schon so oft darüber geredet haben, möchte ich lieber neue Filme dazu packen. Aber es ist Love and Death von Woody Allen. Ah, schön. Okay, das ist der Boris Groschenko. Genau, oder? Genau, die Boris Groschenko-Sache. Weil der Film einfach vom Humor, von der Philosophie, von dem, wie er teilweise so Intellektualität, aber auch zerhäckselt. Ich weiß nicht, so ein typischer Woody Allen und der. Ich habe jetzt extra nicht Annie Hall genommen, weil Annie Hall halt ansonsten an der Stelle stünde. Oh Gott, wir haben schon über zu viele Filme geredet. Ja. Wenn wir keine Listen mehr bauen können, weil wir alle Filme, die wir in die Listen packen würden, schon benutzt haben. Ja, aber dass wir an diese Stelle kommen würden, war uns ja eigentlich schon klar. Wir hatten das schon ein paar Mal, das Problem. Ja. Wir reden halt immer wieder über dieselben Filme, weil einfach das so die Filme sind, die uns am nächsten. Wir brauchen Vorschläge von unseren Hörerinnen. Ja. Das ist was. Das Problem. Wir dürfen nicht uns, sonst wäre das wirklich so ein Circle Jerk irgendwann, wo wir uns gegenseitig unsere Lieblingsfilme zuschmeißen. Ich will herausgefordert werden. Ja, danke. Ich kann dich also nicht mehr herausfordern. Gut, danke. Ich weiß nicht, ich hab's schon mitbekommen. Ja. Ist angekommen, Plor. Dein Platz 2? Ja, Platz 2. 2. Ich war 5 bei Sesamstraße, jetzt bin ich wahrscheinlich 8 oder 9. Und wir schreiben das Jahr 1989. Und das ZDF hat eine Reihe, die heißt Wunschfilm. Okay. Und, ich bin 7. Ich weiß, wie alt ich bin, weil das 1989 ist. Ich habe extra recherchiert, wann diese Folge war. Beim ZDF Wunschfilm werden 3 Filme vorgeschlagen, abends um 6. Okay. Und um 8 soll einer von diesen Filmen gezeigt werden und die Zuschauer dürfen abstimmen, indem sie da anrufen. Und wir als Familie sehen diese 3 Filme und meine Mutter sagt, den müsst ihr sehen. Wenn die beiden anderen Filme gezeigt werden, dann könnt ihr nicht aufbleiben, dann müsst ihr ins Bett, weil das ist noch nichts für euch, aber der Film ist gut und zeigt auf einen Film, der einfach nur heißt Die fantastische Reise. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich weiß, ich muss diesen Film sehen. Ich will wach bleiben. Und wir rufen da an. Und in meiner Erinnerung, die wahrscheinlich etwas verschwommen ist, haben wir 1000 Mal da angerufen. Wir haben immer wieder die Nummer gewählt, damit dieser Film rankommt. Die fantastische Reise ist ein Film aus dem Jahr 1966, in dem ein Politiker einem Attentat zum Opfer fällt. Und das Leben dieses Politikers ist unglaublich wichtig. Der Weltfrieden hängt dran, wie das immer war in den 60er Jahren. Und aber er ist durch das Attentat so schwer verletzt, dass man ihn nicht mehr einfach operieren kann. Deswegen wird eine Crew von Wissenschaftlern und einer Wissenschaftlerin auf mikroskopische Größe geschrumpft und mit einem U-Boot in den Körper dieses Mannes geschickt, um ihn von innen zu heilen. Was sie nicht wissen, ist, dass sie einen Verräter an Bord haben. Oh, ich glaube, ich kenne den Film. Der das Ganze sabotieren soll. ich kann mich gar nicht mehr so viel an den Film erinnern. Aber das war, ich würde sagen, das ist der Moment, in dem meine Liebe für das Genre-Kino geweckt wurde. Mhm. Fantasy, Science Fiction. Ja. Und das ist ein Film, wo ich zum ersten Mal wirklich dafür gebrannt habe, einen Film zu sehen, einfach weil es diesen Kampf gab. Dieser Film muss jetzt drankommen. Du hast die Pointe noch nicht verraten. Ist der Film denn gekommen? Der Film ist gekommen und wir haben diesen Film geguckt. Wir durften wach bleiben, wir durften diesen Film gucken und es war toll. Wir hatten alle Spaß. Und den Film habe ich dann noch mal ein paar Jahre später geguckt und festgestellt, dass das netter Fantasy-Film ist, aber unglaublich alles Klischees aus der damaligen Zeit. Die einzige weibliche Mitarbeiterin an Bord ist natürlich knapp bekleidet. Oh Gott. Und sie fliegen dann im Körper, also sie schwimmen im Körper rum und es gibt diesen Superbösewicht, der wahrscheinlich ein Russe ist. Aber es war toll, für diesen Film zu brennen und es war toll, diesen Film zu wählen und es war toll, dass wir ihn gucken konnten und meine Liebe zu Science-Fiction und Fantasy wurde in diesem Moment, glaube ich, so richtig geweckt und das Gefühl, ein für den eigenen Geschmack sich einzusetzen, was glaube ich jedem, der sich als Kritiker versteht, unglaublich wichtig ist, dass er sagen kann, das mag ich, das will ich sehen. Mhm. Und ja, das hat sich gelohnt zu gucken. Okay, cool. Okay, also da wurde der Kritiker geboren. Ja. Okay. Mein Platz 3 beziehungsweise 2, also du weißt schon, wäre dann Life of Brian. Oh, ja. Jehova, Jehova, Jehova. Warum Life of Brian? Und der lange Schreibfehler an der Wand. Das schreibst du jetzt richtig ran die Wand und zwar 1000 Mal. Romane, Eum, Domus. Und dann Trömer geht ins Haus. Hattest du Lateinunterricht in der Schule? Ja, ich hatte Latein. Ich auch. Katholisches Privatgymnasium. Oh nein. Nee, ich war auf dem Gymnasium in Leipzig. Das war halt so ein Lateingymnasium. Nee, und ich habe den vorher gesehen, bevor ich Latein hatte, bei meinem Papa. Und das war für mich total weird, weil ich eigentlich, glaube ich, den Humor noch nicht so ganz verstanden habe. Irgendwie, aber es war so beeindruckend, so krass. What? What? Was passiert da? Es funktioniert irgendwie auch, wenn man die Witze nicht so. Es ist ähnlich wie bei Simpsons, ne? Es gibt die Witze für die Älteren. Ja, aber genau. Als Kind findet man genug Albernheiten und Slapstick, der einfach toll ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe. Wir sind alle Individuen, ich nicht. Psst. Aber das sind so diese ganzen tollen Sachen, die Zitate, die irgendwie später Sinn ergeben haben, die aber damals schon sehr viel Eindruck geschunden haben. Ja. Bei mir. Dein Humor wurde da. Ja, genau. Dein filmischer Humor. Filmischer Humor. Vor allem die Ergänzung zum Slapstick, die ich vorher schon hatte. Die Slapstick, die mich quasi in dem Film abgeholt hat und mich dann zur Intellektualität nochmal dazu, weißt du, so zu so intellektuellem Blödsinn geschoben hat. Ja. Genau. Schön. Schöne Wahl. Ich weiß noch, wie wir das Leben des Brian wollten. Wir hatten einen Religionslehrer und wir wussten, der guckt manchmal mit den Schülern das Leben des Brian. Und dann haben wir gesagt, wir wollen den gucken. Jeder von uns kannte den Film. Wir haben auch immer die Dialoge nachgesprochen und nachgespielt auf dem Schulhof. Und er meinte, nee, das kann ich nicht machen mit euch. Da müsste ich ja ein halbes Jahr Unterricht machen vorher, wo ihr alles lernt über die damalige Zeit und über die Konflikte, die da besprochen werden. Weil der Film tatsächlich, der steckt ja wirklich voll mit von politischen und religiösen Subtexten. Ja. Aber das war so ein Bummer irgendwie dann, dass der Lehrer gesagt hat, nee, ihr müsst erst mal 2 Jahre Theologie studieren, bevor ihr diesen Film gucken könnt. Gott, wie doof. Manuel. Meine Nummer 1. Ja, deine Nummer 1. Deswegen habe ich das mit der rosaroten Brille gesagt, weil ich damals den Film sehr mit einer rosaroten Brille gesehen habe und heute immer noch zu schätzen weiß. Ja. Aber viele, viele Flaws sehe, die der Film hat. Es geht um einen Film, der das Arschgeweih unter den philosophischen Sinnsprüchen populär gemacht hat. Weißt du, was das Arschgeweih ist unter den philosophischen Sinnsprüchen? Was? Carpe diem. Oh Gott, ja. Okay. Der Club der Toten Dichter aus dem Jahr 1989 habe ich als, wahrscheinlich bin ich jetzt 14, 15. Okay. Und hat ganz viel Begeisterung für Poesie geweckt, Begeisterung auch für Rebellentum und für Auseinandersetzung mit Literaturgeschichte und vor allem damit aus der klassischen Literatur Dinge für ein progressives, avantgardistisches Leben rauszuziehen, keine Ahnung. Ja. fand ich total toll, hat mich total bewegt, auch wie einfach diese Grundbotschaft, wie du bei American Beauty gesagt hast, einfach nutze den Tag, genieße den Tag, ja, mach das Beste aus deinem Leben. Ja. Wenn ich ihn heute sehe, sehe ich ganz viele Schwächen, die der Film hat, wie er die Romantik darstellt. Dann sollte ich den nicht nochmal gucken. Wie er auf die realistische Literatur schaut, mit welcher Abscheu, wie er subtil manipulatives Verhalten verharmlost. Ah. Aber, okay. Und er hat sogar eine Rape-Culture-Szene, in der einer von den Protagonisten ein schlafendes Mädchen küsst. Oh, fuck. Und sie verliebt sich ja natürlich in ihn. Okay. Aber es ist trotzdem immer noch ein starkes Drama. Und ja, er ist so schlicht in seiner Botschaft. Ja. Und er ist so naiv und sentimental, aber hervorragend gespielt, tolle Bilder und vor allem so schlicht diese Botschaft ist. Und ja, das Carpe Diem ist irgendwie so ein Ding, man kann es nicht mehr hören seit 20 Jahren. Hm. Aber es ist so eine simple Botschaft, die halt trotzdem ihre Wahrheit hat. Definitiv. Also ich erinnere mich wirklich nur an die tollen Sachen dieses Films. Es ist auch lange her, dass ich den gesehen habe und ich glaube auch sehr jung, dass ich sehr jung gewesen bin und das wahrscheinlich den gleichen Effekt hatte bei mir wie bei dir. Mit der Liebe zum Theater. Ja, genau. Mit Sommernachtstraum spielen sie auf der Bühne und er will unbedingt Theater spielen. Der Film ist großartig. Ich glaube, eine zynische Phase, die ich Anfang meiner der 20er hatte, hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Oh, okay. Aber eigentlich hat dieser Film ganz viele großartige Momente. Aber es ist auch ein sehr naiver Film und es ist ein Film, den man durchaus in ganz vielen Momenten kritisch lesen kann. Hm, okay. Oder um die Simpsons zu zitieren, da gucken sie sich, da gibt es einen Lehrerwettbewerb und es geht um den Lehrer des Jahres. Mhm. Und dann gucken sie sich die Videos an von den Bewerbern und dann kommt einer und sagt, ich versuche mit meinen Schülern mit Humor zu gewinnen und macht dann irgendwie so eine Robin Williams Incarnation, eine schlechte. Okay. Und dann schaut eine von der Jury schaut dann zu ihrem Kollegen und sagt, der Club der Toten Dichter hat eine ganze Generation von Lehrern kaputt gemacht. Okay. Ganz toller Film. Ganz toller Film. So, meine Nummer 1 ist kein einzelner Film. Es tut mir leid, aber da muss ich jetzt einfach pauschal werden. Nicht jeder Chaplin-Film. Okay. Einfach jeder Chaplin-Film. Nenn mir irgendeinen, der ist es. Monsieur Verdou. Ja, definitiv. Aber auch die ganzen Kurzfilme, die einfach nur Slapstick sind, alles in Richtung, diese Richtung. Es hat mich einfach geprägt. Ja. Volle Kanne. Volles Rohr, jeder Einzelne. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch einfach jedes Mal, wenn ich bei meinem Vater zu Besuch war, meine Mama und Papa waren getrennt zu der Zeit, schon lange. Und ich war bei meinem Papa zu Besuch und jedes Mal habe ich Dick und Doof, Charlie Chaplin, Buster Keaton, diese Sachen gesehen. Und auch Laurel und Hardy waren wirklich, wirklich toll. Die habe ich gar nicht so richtig erwähnt bisher. Vielleicht muss ich dir mal einen Laurel und Hardy Film geben. Oh, krass. Laurel und Hardy habe ich gesehen, teilweise Filme auf dem Projektor von meinem Onkel, der wirklich alte Filmbänder gesammelt hat. Oh. Und der auch einige Filme, der war so ein bisschen Kamera- und fotonah. Der hatte auch eine eigene Kamera, soweit ich mich erinnere, und hat einige Sachen selbst gedreht mit so einer alten Kamera und hatte das dann auf Filmbändern. Oh. Und der hatte diesen Projektor und hat dann alte Filmbänder aufgezogen und hat uns dann 3 Minuten oder so von Laurel und Hardy gezeigt. Geil. Oh. Und ich bin nicht der größte Laurel und Hardy Fan. Auch wenn das schöne Erinnerungen sind. Danach ist das so, ich habe da von dem Phänomen schon mal erzählt, wenn ich an Laurel und Hardy denke, denke ich auch an meinen Vater, der neben mir auf der Couch sitzt und sich über den Slapstick tierisch kaputt lacht. Und ich sitze eher so nebendran und denke, ja, okay, finde ich jetzt nicht so witzig. Okay, verstehe. Ach, schade. Aber ich bin total froh, wenn du mir. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Laurel und Hardy Langfilm gesehen habe. Ich glaube, das müssen wir mal machen. Ja, das sehr gerne. Das machen wir mal. Da muss ich noch den richtigen raussuchen, weil das ist schon. Go West wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, okay. In meinem Kopf macht jetzt schon Werke so Feuerwerk, weißt du? So, der Film. Ich suche was raus. Ja, sehr schön. Dann hätten wir unsere Top 3 beendet. Ja, und ja, Benny und June sind wir schon beim Schluss. Wir sind ziemlich am Ende von Benny und June. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dem Film so richtig gerecht geworden sind, leider. Ja, das ist blöd. Ja, ich weiß nicht, was fehlt. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht begeistert genug sind. Ich weiß nicht. Der Film hat so viel Liebe zu geben und so viel Detailverliebtheit und so viel liebendes Auge für alle möglichen Menschen mit allen möglichen kleinen Macken. Und ich finde es einfach toll. Einfach wirklich ganz, ganz toll. Lass ich dir gerne als Schlusswort stehen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich schon Schluss machen will. Ich habe so viel aufgeschrieben, aber ich habe ganz viele Zitate aufgeschrieben. Ja, bring, komm, haus raus. Auch diese Szene, wie sie über die Rosinen reden. Sie sind in der Bar von Ruthie. Ja, ja. Und sie essen Tapioca mit Raisins. Das ist wirklich eine schöne Szene. Ach, das ist so wunderschön. Sie sagt, dass sie Rosinen so schrecklich findet und ich fühle total mit ihr. Ich mag nämlich auch keine Rosinen. Ja, ihnen Leben wurde das Leben genommen. Ja, sie sind einfach nur zusammengeschrumpelte Trauben. Yeah, they used to be fat and juicy and now they're twisted. They have their life stolen. Und Johnny Depp reagiert so mit, I had them too oder so. Ja, yeah, did you see those raisins on TV? The ones that sing and dance and stuff? They scare me. Yes. Und sie reden dann einfach irgendwie über Rosinen, die Trauben, denen das Leben gestohlen wurde. Das ist wirklich eine tolle Szene. Ja, ist das. Oh. Ja, also auch der Satz, you know, it seems to me that, I mean, except for being a little mentally ill, she's pretty normal. Auch so ein toller Satz, der auch größer als der Film das in sich verpackt. Also der Satz ist einfach größer fürs Leben irgendwie geschaffen. Weil kein Mensch lässt sich auf seine mentally illness reduzieren. Ja. Und du bist die meiste Zeit pretty normal. Ja. So ist das. Wichtige Botschaft auf jeden Fall. Und ganz toller Satz. Und definiert Sam natürlich auch schön, weil es seinen einfachen Blick auf das Leben zeigt, der so der vielen verloren gegangen ist, auch einfach anzuerkennen, wie vielfältig das Leben ist. Ja. Und dann, wenn man das anerkennt, dann ist halt auch ganz vieles, was June macht, einfach pretty normal. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir dem Film ein bisschen mehr. Das war vielleicht noch wichtig. Okay. Danke, Flo, für diese Möglichkeit, das noch unterzubringen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade sehr unfair mit Club der Toten Dichter umgegangen. Ja. Aber das ist so retrospektiv. Vielleicht wäre das auch mal was wir nochmal gucken könnten, um nochmal auf die schwierigen Momente dieses Films einzugehen. Ja. Und auch auf die tollen Momente, weil ich weiß, der Film hat ganz viele tolle Momente und ich weiß, dieser Film hat nicht nur mich beeinflusst, sondern ganz viele Leute. Ja. Nicht nur in ihrem Filmgeschmack, sondern auch in ihrem Blick auf die Welt. Ja, dann hätten wir aber eigentlich schon zwei Filme für nächste Woche, ne? Ja, es könnte durchaus was sein. Ja, lass uns das doch machen. Nächste Woche kommt dran irgendein Laurel and Hardy Film. Genau, und Club der Toten Dichter. Ich bin gespannt. Plor. Okay. Aber mit Club der Toten Dichter werden wir uns dann wirklich kritisch auseinandersetzen müssen und werden den Zorn von sehr vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auf uns ziehen. Ja, wir werden ihn erst verreißen und dann einmal noch in den Himmel loben. Es ist ein so viel geliebter Film und vielleicht macht es mir das schwer, ihn auch unkritisch zu sehen. Ja, um den Gegenpol, willst du den Gegenentwurf bringen oder was? Also nee, aber er hat tatsächlich diese Flaws einfach. Ja. Und er hat ganz viele Interpretationsebenen, die man, wenn man, ich weiß nicht, ob das böswillig ist, aber die, wenn man sie kritisch interpretiert, die den Film nicht so gut im Licht dastehen lassen. Na, bin ich mal gespannt. Und zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Wie gesagt, ich liebe diesen Film, er hat mich total beeinflusst. Ich habe ihn auf Platz 1 dieser Liste gesetzt. Ja. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass was hat mich da beeinflusst und was ist in diesem Film vielleicht ein bisschen schräg, was man mit ohne rosa-rote Brille sieht. Okay. Maybe. Ahnung. Gut, ich bin gespannt. Sehr schön, cool. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Und vielen Dank für Benny und June. Vielen Dank für den fünfstündigen Epos. Ach Gott, ich wünschte, ich könnte mit meinem Geschichtslehrer Herrn Niese nochmal darüber reden. Mach das mal. Gibt's ihn noch? Ich weiß es nicht. Er war damals schon in Rente gegangen, als ich gerade von der Schule gegangen bin. Das heißt, wir sind beide in Rente gegangen. Ich hatte einen ganz tollen Mathematiklehrer, der unglaublich streng war und den ich so mit den Jahren, den ich am Anfang viel zu streng fand und mit den Jahren mehr und mehr habe schätzen lernen. Ja, so war das beim Handys auch. Und vor einigen Jahren schon habe ich von seinem Tod erfahren und das war echt traurig, das war echt so ein Schock und er war alt und der war damals, als er mein Lehrer war, war er schon alt, das heißt, der war wahrscheinlich 80 oder so dann auch am Schluss. als er gestorben ist. Ja. Aber es war trotzdem, ich war echt in dem Moment traurig, weil das einfach ein Mensch war, der mich sehr lange begleitet hat. Ja. Und bei dem ich viel gelernt habe, nichts über das Leben und so weiter, sondern wirklich einfach nur viel Mathematik gelernt habe. Ja. Wofür ich aber immer noch dankbar bin, weil es einfach so Grundlagenwissen gesetzt hat, das total wichtig ist für mich. Ja. Und das war wirklich traurig, weil das einfach ein einflussreicher Mensch für mich war. Nicht auf der emotionalen, psychischen Ebene, sondern einfach ganz banal. Hm. Dieser Mensch hat es geschafft, mir viel beizubringen. Toll. Sehr schön. Ja, bei Herrn Niese war es schon so, dass die meisten mit ihm nicht viel anfangen konnten. Und für mich war es der einzige, einer der wenigen Lehrer in meiner ganzen Laufbahn und der einzige in diesem Schulsystem, in dieser Schule, wo ich dann war, den ich wirklich so viel Respekt entgegengebracht habe, dass ich gesagt habe, ich nehme einfach alles, was du mir entgegenwirfst. Schön. Weil ich wirklich sehr schlecht war mit Autoritäten. Ja. Also meine Schulzeit war geprägt davon, dass ich eigentlich die ganze Zeit den verbalen Mittelfinger ausgestreckt habe. Also nicht verhaltensauffällig bösartig, sondern eher so, Alter, ich mach, was ich will. Mir egal, ob du willst, dass ich jetzt Mathematik lerne. Ich lerne, was ich will. Und wie ist dieser Herr Niese damit umgegangen? Ganz wunderbar. Ich weiß nicht genau. Er war sehr streng, aber er war auch immer, es war... Er hat mich damit gekriegt, dass er die soziale Notwendigkeit von dem Wissen, was er vermittelt hat, nach vorne gestellt hat. Es war ihm wichtig, dass wir wirklich was davon haben, gesellschaftlich und sozial gesehen. Ja. Und er war nur Geschichts- und Geografielehrer. Aber gerade aus der Geschichte kann man ja viel, viel mitnehmen. Deswegen war es auch nicht ganz unbegründet. Ja. Also ich glaube, als Mathelehrer hätte er mir vielleicht nicht so viel oder als Physiklehrer. Herr Dietz war staubtrocken. Herr Dietz hieß übrigens mein Lehrer. Ah ja, sicher. Der Mathelehrer, und der hat seine Stunden immer so gestaltet, dass er einen Projektor hatte. Und dann hat er diese transparenten Folien, auf die er alles per Hand geschrieben hatte. Der Overhead-Projektor. Genau, Overhead-Projektor. Und dann hat er die abgedeckt. Dann hat er die Folie draufgelegt und Papiere verschoben, dass man am Anfang nur den Anfang der Formel sah. Mhm. Und dann hat er das langsam hin und her geschoben, um nach und nach alles aufzudecken, bis am Schluss dann eben die ganze Folie zu sehen war. Ja. Und es ging nicht darum, dass man was fürs Leben lernt oder dass wir daraus irgendwie mehr ziehen können, als es ist. Es ging um Mathematik. Hm. Aber er hat es geschafft, so eine Schönheit da reinzubringen. Einfach, weil er gesagt hat, wir fangen hier an, bei einem einfachen Ding wie A². Und jetzt schauen wir mal, wie wir von Punkt zu Punkt schließlich zu einer echt komplexen Kurvendiskussion kommen. Mhm. Und es war einfach eine tolle Art, Wissen zu vermitteln, weil sie so trocken war. Ja. Aber wenn man sich drauf eingelassen hat, gesagt hat, ich gehe jetzt diesen Weg mit, auch wenn es vielleicht nicht mein Weg ist als Jugendlicher, aber ich gehe diesen Weg trotzdem mit. Und am Schluss war es so befriedigend, dann am Ende das Ergebnis zu sehen und zu wissen, hier hat sich ein ganzes Universum eröffnet und am Schluss haben wir unser Ergebnis. Ja. Herr Dietz, vielen Dank für alles. Herr Niese, vielen, vielen Dank für alles. Auch wenn ich nicht weiß, was mit ihm gerade ist. Ich hoffe, er hatte noch sehr viel Spaß und hat auch noch sehr viel Spaß. In diesem Sinne? In diesem Sinne. Vielen Dank, Plor, und wir sehen Danke. Uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Wir müssen noch ganz kurz sagen, was wir müssen konkretisieren, was wir nächste Woche machen. Wir wollten es nicht jetzt irgendwo untergehen lassen, sondern der Tradition folgen und am Ende noch einmal sagen, worum es in der nächsten Woche geht. So Cliffhanger-mäßig. Genau. Aber wir haben es schon gesagt, wenn ihr aufgepasst habt. Das ist so wie bei Checker Tobi. Habt ihr aufgepasst bei der Mitmachfrage? Welche Filme schlagen Johannes und Florian dem anderen jeweils vor? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nächste Woche gibt's von mir den Film meiner Jugend, würde ich eher sagen, nicht meiner Kindheit, Der Club der Toten Dichter aus dem Jahr 1989. Ich freue mich voll drauf. Ja. Ah, ich habe den auch gespannt. Ich als Jugendlicher gesehen und ich glaube, ich erinnere mich einfach zu wenig. Ich bin einfach sehr gespannt auf dieses wieder noch mal gucken. Ich kenne den Film noch sehr gut. Also ich habe ihn auch wirklich oft gesehen. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob er mich noch mal überraschen kann, weil es ist lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe und da eher mit einem etwas kritischeren Auge. Ach so. Du hattest ihn ja noch mal gesehen und noch ein paar Mal und das ist, naja. Okay, für mich, von mir, für dich gibt es dann dafür Dick und Doof. Yay! Stan und Olli. Genau, wir hatten noch nicht festgelegt, welchen Film, aber ich habe mich jetzt mit mir selbst geeinigt auf an der Universität. A Champ at Oxford heißt er, glaube ich, im Original und in der deutschen Fassung. Diverse Titel, wie immer. Dick und Doof gehen wieder zur Schule oder sowas. Ich glaube, unter so einem Titel in der Art habe ich ihn gesehen damals als Kind. Ich kenne mich ja wirklich nicht viel aus mit Dick und Doof-Filmen, aber ja. Ich weiß, dass das titeltechnisch im Mess ist, weil die so oft re-released wurden. Total. Und es gibt für jeden Lauren Hardy-Film gibt es 10 deutsche Titel. Es ist unglaublich, tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt, wo wir ihn finden werden. Ich glaube, es gibt auf YouTube eine Variante. Es gibt, glaube ich, sogar eine kolorierte Variante. Oh! Ja, also ihr kannst ja mal schauen, was du dann ich bin voll gespannt. Ich bin kein Stan Laurel-Experte und auch kein Slapstick-Experte und ich kenne von denen, glaube ich, auch wirklich nur die Shorts. Ich habe noch nie einen Dick und Doof Langfilm gesehen. Crazy shit, Alter. Okay. Na dann. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao. Ciao.